MMA Radio. Heute mit Intro. Letzte Woche konnte ich mich noch nicht so richtig durchsetzen, welches, also mit mir selber musste ich eigentlich ins Gericht gehen, welches Intro jetzt das Richtige ist. Heute habe ich eins gefunden. Ich verrate aber nicht, wie es heißt, weil ich es nächste Woche wieder wechseln werde. Das mache ich jetzt regelmäßig so. Ich werde immer die Intros durchtauschen, um für Verwirrung zu stiften. Das ist so meine Art. Daran könnt ihr euch schon mal gewöhnen. Ich habe auch gleich nochmal so ein bisschen für Verwirrung gesorgt, denn heute ist nicht der Peter dabei. Heute ist wie angekündigt der Jojo von Schlagkraft am Start. Hallo Jojo. Ja, hi Ricky, ich freue mich. Ich bin gespannt. Ich habe das Intro jetzt auch noch nicht gehört. Mal schauen. Ja, das ist ein geheimes Intro mit Zaubertinte eingespielt. Also ja. Das muss man dann natürlich entschifferieren oder chiffrieren, wie man das so schön sagt. Ja, ich freue mich, dass du heute dabei sein kannst, denn ich habe es ja letzte Woche schon so ein bisschen erklärt. Mich interessiert immer nicht nur eine Meinung. Sprich, wenn ich jede Woche mit dem Peter rede, ist das natürlich dann eigentlich, man dreht sich mehr oder weniger im Kreis. Die Themen ändern sich ja auch jetzt nicht so extrem. Es geht oft ums Gleiche. Dementsprechend finde ich es eigentlich ganz reizvoll, die Gesprächspartner zu wechseln. Und dann habe ich so geguckt, ja, also mit wem möchte man denn gerne mal sich über das Thema unterhalten? Und da gehört natürlich Schlagkraft zu den etablierten Podcasts. Und deswegen dachte ich, schreibe ich euch mal an und freue mich, dass du Zeit findest heute, um so ein bisschen im Vorfeld zur großen International Fight Week über ja, die UFC zu sprechen mit mir. Schön. Ja, ich bin gespannt. Ich habe mich null vorbereitet, um ehrlich zu sein. Ich denke, das ist auch gewünscht und ja... Ich harre der Dinge, die da kommen und bin froh, dass ich mal nicht moderieren muss. Ja, das ist mir wirklich gewünscht. Also diese strukturierten Sendungen, wo es jetzt praktisch losgehen würde mit die erste News ist Punkt, Punkt, Punkt. Das macht zwar manchmal Spaß, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, mittlerweile stehe ich mehr auf so ein lockeres Gespräch. Einfach so ein bisschen über das sprechen, was in der letzten Woche passiert ist. Mal guckt man mehr, mal schaut man weniger. Wie sieht's bei dir momentan aus? Übernimmt da sozusagen die Euro-Euphorie den Platz der UFC oder hält sich das noch die Waage? Bei mir persönlich geht's jetzt. Also parallel läuft gerade Polen gegen Portugal. Du hast das schon irgendwie als Drohung bezeichnet, dieses Spiel. Mich interessiert's jetzt auch gerade gar nicht. Warten wir mal ab. Also ich finde... in den letzten Tagen war es auch so ein bisschen too much Fußball für mich. Aber unsere Hörer gucken auch lieber Fußball als uns zu hören. Wahrscheinlich, weil wir eben so stringent News, Card, Preview, Review, Verabschiedung machen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist dennoch wieder viel geboten nächste Woche, ne? Deswegen mal gucken, was dann ist. Muss ich fast schon eine Woche vor dem Event auf das Event vorbereiten, wenn man sonst die ganzen Cards überhaupt nicht durchgewurstet bekommt, weil so ein bisschen, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich auf jede Card detailliert vorbereite, aber wenn es so ein großes Event ist, und dann meine ich wirklich die komplette International Fight Week, also dann möchte ich irgendwie schon genau wissen, wer da gegen wen kämpft, die Uhrzeiten und so. Und dann kommt mir diese olle Fußball-Europameisterschaft in den Weg, die ich zwar nicht so richtig verfolge, also ich habe noch kein ganzes Spiel gesehen. Es ist wirklich verwunderlich, wenn man davon ausgeht, dass ich auch noch einen Fußball-Podcast ab und zu mache. Okay, ja, macht ja nichts. Ja, denke ich auch. Es ist ein bisschen schwierig aktuell. Es ist ein bisschen schwierig, muss man leider sagen. Aber da frage ich dich gleich mal, wenn du bist Fußballfan, hast du ja schon mehr oder logisch, weniger durchkriegen lassen. Also ich frage jetzt mal nicht, wer am Samstag gewinnt, das ist ja klar. Also das ist ja klar. Also das ist ja, klar, das ist klar, logisch. Ja. Was denkst du, Europameister? Wer wird Europameister? Wären es die Isländer? Also, ich glaube nicht. Also, lass es mich mal so sagen. Fußball-Weltmeisterschaft 2014 war ich das ein oder andere Mal beim Fußball-Podcast eingeladen, habe steif und fest im WM-Preview behauptet, dass wir Weltmeister werden, mit wir als Deutschland gemeint, sagt man vielleicht mal besser dazu. Habe ich bei einer Sechserquote 20 Euro auf Deutschland gesetzt, bin damit gut gefahren, deshalb habe ich es jetzt genauso gemacht und das ist natürlich auch mein Tipp. Ich würde natürlich niemals Leute zum Wetten ermuntern oder solche Sachen, aber das ist für mich ganz klar, die Mannschaft ist super. Die anderen Gegner haben jetzt nichts gezeigt, was mich erzittern lässt, außer jetzt vielleicht die Isländer. Von daher, Italien ist auch mal wieder fällig. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, bei den Italienern muss man ja ganz, ganz, ganz arg aufpassen, dass man da nicht zu spät anpfeift, weil sonst könnte es da Tote auf dem Platz geben, und zwar altersbedingt. Also das ist ja wirklich, also wenn wir da verlieren, also dann möchte ich mich auch hier jetzt schon mal im Vorfeld von dieser deutschen Nationalmannschaft distanzieren. Das ist dann nicht mehr mein Team. Ich schwenke dann. Da hängt der, da lässt er aber sehr den Deutschen raushängen gerade. Ne? Ja, natürlich. Die Scheiße gucke ich mir nie wieder an. Ich jetzt seht mich nie wieder Fußball gucken und dann ist der Erste, der beim nächsten Spiel als Erster im Stadion ist, so ungefähr. Ey, als aktiver Fan habe ich 2 Weltmeisterschaften gewonnen und 1 Europameisterschaft. Ich meine, ich bin einer der erfolgreichsten deutschen Nationalmannschaftsfans, die man sich aktuell nur wünschen kann. Und ich glaube, das muss man einfach auch mal verstehen, dass ich die Scheiße nicht mitmache. Ja, logisch. Logisch. #Messi. Erfolgsfan, ist logisch. Klar, ja. Kann ich verstehen. So sieht's nämlich mal aus. Bevor wir jetzt, also wir haben ja hier schon eine richtig gute Stimmung, finde ich, dass man dann jetzt mal einfach die Stimmung auch noch ein bisschen nach unten ziehen kann. Denn ja, auf jeden Fall. Ein Thema muss ich ganz kurz noch ansprechen. Man kann es ja eh nie richtig einstreuen, aber man sollte es doch mal erwähnt haben, wenn man einen MMA-Podcast macht. Am Wochenende, am Sonntag, ist Ryan Jimmo leider gestorben. Ja, das ist natürlich jetzt echt... Das ist ein richtiger Downer, den ich jetzt hier bringe. Aber man muss es wirklich kurz ansprechen. Ryan Jimmo, wenn ich das richtig verstanden habe, war in einem Club. Jojo, du kannst mich korrigieren, wenn ich jetzt Blödsinn erzähle. War in einem Club. Ich habe keine Ahnung, wie es genau passiert ist. Okay, bitte. Dann kann ich jetzt irgendwas behaupten, das ist auch gut. Ja, ist kein Problem. Also der war irgendwie in einem Club oder in einer Bar. Dann gab's. Also jetzt gibt's 2 unterschiedliche Geschichten. Einmal heißt es, Ryan Jimmo hätte sich mit irgendeinem Typen gestritten und dann habe ich aber auch gehört, dass sich irgendwie 2 Typen gestritten hätten und Ryan Jimmo wäre dazwischen gegangen, um die beiden so ein bisschen zu beruhigen, ist dann auf dem Parkplatz nochmal blöd angelabert worden von einem der Typen und ist dann irgendwie nochmal hin, wollte nochmal schlichten oder von mir aus auch ein paar Worte sagen, ist dann weggelaufen und wurde von so einem riesen Truck praktisch überfahren. Und der Typ ist abgehauen. Mittlerweile hat man aber die 2, sag mal, Tatverdächtigen gefasst. Und das ist echt ein richtiger Downer. Ich meine, sowas passiert natürlich ständig irgendwo und wir kriegen es nicht mit. Und nur weil es halt jetzt ein UFC-Kämpfer ist, soll es uns dann ein bisschen mehr interessieren. Aber es ist halt einfach auch wirklich unheimlich unnötig, so eine Aktion. Und ich wollte einfach erwähnt haben, dass Ryan Jimmo hier zu Recht seinen Platz findet in dieser Sendung. Denn ja, was soll man da anderes sagen, außer Rest in Peace und Scheiße. Ja, also Ryan Jimmo ist mir eigentlich immer in Erinnerung geblieben, weil bevor er in die UFC gekommen ist, hat er bei MFC, eine Promotion, die glaube ich jetzt zum Verkauf stand oder so, das ist eine kanadische Promotion, die haben damals immer im Ring ihre Kämpfer ausgetragen und da war immer als total langweiliger Kämpfer verschrien, als Ringer, der seine Gegner immer zu Boden genommen hat, die da gehalten hat und so weiter, ist dann in die UFC gekommen und hat direkt mal, ich glaube es war in seinem ersten Kampf, als der Anthony Perosh direkt in 7 Sekunden ausgenockt hat. Genau. Es war also sehr faszinierend für mich damals. Er hatte beim MFC 31 Event, der blöderweise The Rundown heißt, kann ich jetzt auch nichts dafür irgendwie. gab es mal ein Event, wo sie halt, es gab halt immer diese Diskussionen, gibt's ja immer noch, ob dieses 10-Point-Must-Scoring-System überhaupt gut ist, und was man da verändern kann, weil es ja eigentlich ein Box System ist, und dann hat MFC hingegangen, hatte die bombastische Idee, wir führen halbe Punkte ein. Das heißt, du hast dann irgendwie 10, 9,5, 10, 8,5 Runden geben können oder sowas. Bei diesem Event gab es einige Kämpfe, die zur Decision gegangen sind. Kein einziger hatte einen halben Punkt. Dann haben sie das irgendwie schnell wieder über den Haufen geworfen. Ja, aber Ryan Jimmo war eigentlich immer ein interessanter Kämpfer, gerade auch, weil diese Division Light Heavyweight ja nicht so wirklich gut besetzt ist. Ist dann aus der UFC entlassen worden und jetzt dieses tragische Ende. Ich meine, was will man dazu sagen, außer Ruhe in Frieden, ne? Also das ist natürlich immer scheiße. Ja, also das gerade jetzt in diesem Jahr, wo gefühlt jeder Monat irgendwie damit beginnt oder endet, dass irgendein bekannter Kämpfer stirbt, das ist echt krass. Also man sagt das ja auch irgendwie im allgemeinen Promi-Leben, dass dieses Jahr echt heftig ist, was da so alles von der Bühne geht sozusagen. Und auch in der UFC-Welt oder in der MMA-Welt, muss man besser sagen, ist es wirklich dieses Jahr, das ist irre. Also ich habe neulich einen Tweet gelesen, wer dieses Jahr alles gestorben ist, was für bekannte Namen. Das ist wirklich erschreckend, muss man sagen. Und ich hoffe mal, dass das jetzt der letzte war. Man nicht drin, leider. Ne? Nee, da steckt man wirklich nicht drin. Ansonsten war es eine verhältnismäßig ruhige Woche. Also ich habe mal irgendwann vor 3 Jahren die Theorie aufgestellt, es vergeht wirklich keine Woche in der UFC-Welt mit irgendeinem Riesenhammer. Ja, also immer wenn du so denkst, ach, diese Woche ist ja nichts passiert, dann tritt auf einmal George Lesnar zurück. Auf. Oder so. Ja. Oder Brock Lesnar tritt auf. Ja, das stimmt. Und am nächsten Tag wird Ariel Helwani wieder. Das ist ja faszinierend gewesen, ne? Diese ganze Ariel Helwani-Geschichte. Ich finde es ja so geil, dass Michael Bisping, der seit Hunderten von Jahren versucht, UFC-Champ zu werden, es endlich schafft und alle reden über Ariel Helwani. Also das haben sie wirklich ganz toll hingekriegt. Also das wirklich. Ist für mich auch so verwunderlich, dass so eine große Organisation wie die UFC sich überhaupt auf solche Diskussionen einlässt. Also ich meine. Ich meine, du hast ja letzte Woche mit Peter drüber geredet. Ich habe es mir ja angehört. Ne? Ich denke, ein bisschen Vorbereitung musst du ja auch haben. Und du warst bei uns aber an der falschen Adresse. Ja, schon, ja. Spaß beiseite. Also, wenn du dir mal anguckst, wo die Fertitas herkommen und wo Dana White herkommt, das sind wirklich, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, das sind die allerzwielichtigsten Kreise, die man sich so vorstellen kann. Und ja, also wie die zu ihrem Geld gekommen sind, wie sie es in Las Vegas geschafft haben, das, da gibt's Internetblogs und Seiten, da kann man sich mal, wenn man da Zeit hat, drüber schlau machen. Also das sind wirklich ganz interessante Methoden. Und ja, deshalb eckt man schon mal bei der UFC gerne an, wenn man halt nicht so über sie berichtet, wie sie das gerne hätten. Und das ist halt immer so ein bisschen, ja, schwierig. Da haben sie den Vogel abgeschossen. Bitte? Ich verstehe das ja, dass die hier zum Beispiel keinen Bock darauf haben, dass Helwani Rory McDonald darüber ausquetscht, was jetzt eigentlich mit seinem Contract ist und wie sieht's denn da eigentlich aus mit der Kohle, ist das ausreichend oder eher nicht, das verstehe ich alles. Aber in diesem Fall jetzt, der Peter hat ja dann, glaube ich, gesagt, naja, er glaubt so schon ein bisschen, dass Helwani Grund haben sollte, Angst zu haben, da ins Büro zu gehen von Dana White an diesem besagten Abend bei UFC 199. Das war so ein Punkt, über den wir ja gesprochen haben. Und ich meinte dann so, ich glaub's ja nicht im Ernst, dass die sich die Finger an so einem Typen schmutzig machen würden. Doch, es würde mich nicht wundern. Weil du hast, glaube ich, auch angesprochen, diese Geschichte mit Chuck Liddell, wo der Bodyguard von Dana White irgendwie dazwischen gegangen ist. Also das sind Sachen, die wundern mich alle nicht. Ich finde halt auf der einen Sache, es ist nicht die Sache der UFC, da halt so einzugreifen, weil das Problem ist, die UFC ist eine Organisation und die wollen Kohle verdienen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollen sie aber ein kredibler Sport sein, geht, ne? Das gibt's. Ja, das, kredibler, glaubwürdiger, genau. Glaubwürdiger Sport sein. Ja. Genau. Und dann kannst du halt nicht hingehen und sagen, okay, wir beschneiden dich jetzt, in Anführungsstrichen, in deiner Presse, mit deiner Presseakkreditierung, indem wir die halt wegnehmen. Sie sind ja am nächsten Tag zurückgerudert, was die UFC ja eigentlich sonst nie macht, weil die ganzen Leute, die irgendwas gegen die UFC sagen, sei es Stitch, sei es Bert Watson, die alle so die Gesichter der UFC waren, die haben sie alle irgendwie dann abgesägt, mehr oder minder. Und deshalb ist das halt immer der Umgang mit der UFC schwierig, weil Ariel Helwani, ich persönlich mag ihn überhaupt nicht. Du hast letzte Woche gesagt, er ist ein absoluter Selbstdarsteller. Finde ich auch. Ich meine, welcher Reporter hat schon Merchandise? Ja, also ja. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Genauso wie ich will ins Fernsehen, ich will dies, ich will das. Und dann gehst du halt hin, legst total viel Wert auf deine journalistische Ausbildung und wirst auf der anderen Seite von der UFC bezahlt. Also das passt ja alles irgendwie nicht ins Bild. Auf der anderen Seite, seitdem er nicht mehr für die UFC arbeitet, finde ich, dass er diese News, die er bringt, er sichert die immer ab und du kannst dich bei, wir haben gerade im Vorlauf schon drüber geredet. Du weißt nicht, was wahr ist, was nicht wahr ist. Bei Ariel Helwani kannst du dich in meisten Fällen darauf verlassen, dass es stimmt, was er sagt. Und die UFC hat ja viel mit ihm gearbeitet, als Strikeforce verkauft worden ist zum Beispiel, haben sie ihm das Exklusivinterview gegeben mit Dana White und. Also die UFC hat schon sehr viel davon gehabt, dass sie mit Ariel zusammengearbeitet haben, in Anführungsstrichen. Und jetzt macht er halt so sein Ding und das gefällt der UFC dann halt nicht, weil sie halt diese Brock Lesnar News halt groß promoten wollten und. Ja, und das ist dann halt nach hinten losgegangen. Und ich kann mir persönlich jetzt nicht vorstellen, dass die UFC ihm vorher gesagt hat, ja, wir haben hier eine News für dich, behalt das noch für dich und dann bring's groß raus, weil davon hat die UFC ja nichts, weil warum sollte sie ihm das verraten, wo die UFC vorher schon immer mit ihm im Clinch war. Dana White hat ihn dann hin und wieder mal entfolgt auf Twitter. Dana White entfolgt dich übrigens auch, wenn du mit seiner Mutter befreundet bist bei Twitter. Wenn du bei Twitter seiner Mutter folgst, so, Entschuldigung, freudscher Versprecher vermutlich. Wenn du auf Twitter mit seiner Mutter befreundet bist. Mit Dana Whites Mutter oder mit Helwanis Mutter? Nein, mit Dana Whites Mutter. Wenn du mit Dana Whites Mutter auf Twitter befreundet bist, löscht er dich oder blockt er dich. Also das ist immer ganz interessant, was er dann für. Und er geht dann halt immer auf so eine persönliche Ebene mit Randy Couture, mit Tito Ortiz, mit allen möglichen Leuten. Der kann dieses Business und dieses Persönliche irgendwie nicht trennen. Das ist halt immer schwierig. Und das von allen Seiten so zu beleuchten, ich glaube, da kannst du mehrere Ausgaben mitfüllen. Also ich glaube halt, dass der unheimlich impulsiv ist. Also Dana White würde es einfach gut tun, wenn er wahrscheinlich bei den Events sich irgendwo einschließt und erst Mitte der Woche dann wieder auftaucht. Genau. so, mal einen Gang zurückschaltet. Ne? Genau, weil ihr wart auch in Berlin, oder? Weil beim ersten Mal, als Dana White da war. Ja. Und also ich fand den unheimlich sympathisch, wie er sich da wirklich für jeden noch so bescheuerten Scheiß Zeit genommen hat. Und wie er mit den Leuten dann, ich glaube, es war eine der längsten Scrum-Veranstaltungen, möchte ich sie fast schon nennen, die es jemals gab, mit über einer Stunde oder so. Das fand ich wiederum dann schon beeindruckend. Daran merkt man, finde ich, dann schon, dass das ist kein schlechter Mensch, aber der ist halt impulsiv, extrem impulsiv und ich glaube auch so ein bisschen, ja, so ein Schreihals, der das einfach kompensieren muss durch Lautstärke, was er dann vielleicht nicht an Ausdrucksweise rüberbringen kann. Er ist ja Promoter im Endeffekt. Ja, ich glaube, Dana White war wirklich die richtige Person zur richtigen Zeit, als die UFC gekauft worden ist 2001, als sie gepusht worden ist bis 2005 TAF rauskam. Das hat nochmal so einen richtigen Push gegeben. Aber jetzt, wo du im Mainstream angelangt bist und du halt dich auch präsentieren musst, auch in Deutschland, in anderen Ländern und hier und da, weiß ich nicht, ob Dana White da der richtige Mann ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jemanden, der den ersetzen könnte, den du auch, glaube ich, gut kennst. Gary Cook fällt mir da immer wieder ein. Den fand ich wirklich großartig hier. Ist Gary Cook noch in der UFC? Also er hat sich doch dann verabschiedet aus Europa und ist doch dann... Er ist weggelobt worden, ne? Genau, ist nach Las Vegas gegangen und ist da jetzt praktisch eigentlich derjenige, der alles macht in Sachen UFC-Marketing im Ausland, kann man so sagen. Also er ist so der Chef von Europa, von allen möglichen ist er der Oberhäuptling sozusagen. Und den fand ich immer sehr eloquent. Ich meine, er hat natürlich auch die Erfahrung mit seiner Vita und trifft vielleicht dann eher den richtigen Ton. Andererseits ist Dana White die UFC und die UFC ist Dana White. Also das ist so mit die größte Identifikationsfigur, glaube ich, die UFC hat. Das ändert sich natürlich je nach Kämpfer, aber die Kämpfer sind natürlich dann doch relativ schnell austauschbar. Ich bin mal gespannt, wo dann die Entwicklung hingeht, auch mit Hinblick auf die Gerüchte, dass die UFC ja angeblich bereits verkauft ist oder zum Verkauf steht. Und man hört zwar immer, dass Dana White bleiben soll, aber mal sehen, ob es dann auch wirklich so kommt und was das dann für Änderungen zufolge hat. Ja. Ja, und um nochmal ganz kurz auf das Helwani-Ding zu gehen, ich habe das letzte Woche schon gesagt und im Nachhinein wurde mir das noch klarer. Da kann man, im Endeffekt braucht man überhaupt nicht weiterreden, sondern muss einfach nur sagen, ja, was wollt ihr von Helwani? Schaut doch mal einfach, wie er an diese News kommt. Das ist doch dann wohl das Problem. Nicht Helwani, der die News hat. Ja, natürlich. Das und er hat ja völlig recht damit gehabt. Ne? Es ist ja jetzt nichts irgendwas, was er halt irgendwie rausposaunt hat, was dann im Endeffekt nicht gestimmt hat, irgendwem geschadet hat oder wie auch immer. Ja, klar wollten die UFC es groß aufziehen, aber klar, such die Lücke in deinem System. Wenn du nicht willst, dass es rauskommt, dann hast du irgendwo eine Lücke und dann musst du die halt schließen. Das ist es halt so. Aber damit musst du halt rechnen. Und ich glaube jetzt ernsthaft, ob Helwani das jetzt bei Twitter kurz vorher postet oder nicht. Im Endeffekt, wie gesagt, sie hatten die große News Brock Lesnar, sie hatten das Filmchen, wo der kurz auftaucht und sie hatten im Endeffekt Michael Bisping, der den Titel gewonnen hat. Und das muss doch die Story sein. Und Brock Lesnar, mit Brock Lesnar werden sie so einen Haufen Kohle verdienen bei UFC 200. Das kann ihnen doch völlig egal sein, was Ariel Helwani eine Stunde früher auf Twitter postet. Da sind doch alle eher noch viel, viel heißer drauf, ob es dann wirklich verkündet wird oder wie oder was oder wo, natürlich bin ich nicht die UFC oder ich als derjenige, der da irgendwie die Sache handeln sollte, würde eher vor der eigenen Haustür kehren und dann halt da über den Dingen drüber stehen. Ja. Weil Helwani hat auch gesagt, immer wenn er Dana White gefragt hat, das ist ja auch so geil, dass er Dana White fragt, ob er was rausbringen darf. Jedes Mal sagt er, ja, wenn du eine Story, sagt Dana White zu Ariel Helwani, und ich glaube ihm das, bring die Story raus, wenn du sie hast. Warum solltest du warten? Wenn du Quellen hast, die das bestätigen, die für dich glaubwürdig sind, bring es raus. Und das so sollte es ja eigentlich sein. Ne? Absolut. Auch wie du das gerade schon sagst, mit er fragt Dana White um die Erlaubnis, eine News rauszuhauen. Sowas gibt's ja nirgends in der Journalismuswelt. Also du rufst ja nicht irgendwo an und sagst erstmal, du, ich habe ja, und also vielleicht gibt's das schon, aber es ist mir so nicht geläufig, dass man jetzt erstmal die News an sich anruft, ja, also bei dem, um den sich's dreht und man nachfragt, sondern man haut eigentlich das Ding raus, wenn man das mit anderen Quellen belegen kann und dann, ja, mal gucken, was passiert. Aber auch Dana White, der sich dann in dem neuen UFC-Podcast dann auch nochmal zu diesem Thema äußert. Um Gottes Willen, das höre ich gar nicht. Ja, das ist auch so ein Ding. Ich habe das am Samstag habe ich mit einem anderen Kumpel, mit einem Pocho, in einem anderen Podcast darüber gesprochen, dieses also diese Podcast-Welt fand ich früher immer so toll, weil sie so unabhängig war und auch, ja, also so, jeder konnte es halt machen und jetzt wird einem das so ein bisschen genommen. Ja, also jetzt kommen halt diese kommerziellen Dinger, UFC und unfiltert und ja, auch wenn du so guckst bei den iTunes-Podcast-Charts, sind ja eigentlich nur noch Podcasts von öffentlich-rechtlichen Sendern und Privatsendern und so vorne. Das ist ein bisschen schade, das nimmt so ein bisschen... Das nimmt den Charme so, ne? Ja, ja, ja. Also ich hab durch Tim Pritlove zu Podcasts gefunden und wenn du so siehst, der spielt in dieser iTunes-Welt nicht mehr die Rolle, die er früher mal gespielt hat und ich finde es irgendwie schade. Ist halt der Lauf der Dinge, gar keine Frage, aber ich fand es eigentlich immer sehr, sehr charmant, das ist, glaube ich, wirklich das richtige Wort, wie relativ normale Leute ihre Meinungen zum Ausdruck bringen und die finden jetzt kaum noch Platz, weil das Grundrauschen so hoch ist, dass du dich kaum noch absetzen kannst. Also ja, ein bisschen schade, aber auch verständlich wiederum. Und vielleicht sollte man auf iTunes irgendwie so eine Sektion privat und kommerziell oder sowas einführen. Das wäre es vielleicht dann. Ja. Ja. Ja, könnte man drüber nachdenken. Du hast gerade natürlich Lesnar angesprochen, da muss ich dich fragen. Oh Gott, ja, super. Brock Lesnar gegen Mark Hunt. Es gibt, ich habe jetzt, ich glaube, auf Reddit gelesen, dass das immer mehr so zur engen Kiste wird. Für mich ist das bislang relativ klar gewesen. Dann habe ich mir jetzt den Podcast von Faraz Sahabi angehört, der wiederum gesagt hat, für ihn ist es ganz klar, dass Lesnar das Ding gewinnt. Jetzt komme ich so ein bisschen ins Schwimmen, weil Faraz, glaube ich, schon... auf seine Meinung gibst du sehr viel. Ja, mehr als auf meine, ja. Also ich habe noch keine UFC-Champions produziert, von daher... Okay, ja gut, ich glaube, da hat Faraz Sahabi so einigen Leuten was voraus. Ja, ja, also ich mag Faraz Sahabi unglaublich gerne. Ja. Der ist halt auch jemand, der, und das finde ich immer faszinierend, woran du halt einen sehr, sehr guten Trainer erkennst, der wirft halt das Handtuch für dich. Ne? Mhm. Ich meine, es gibt so diesen falschen Stolz, den manche Leute haben, dass sie sagen, auf gar keinen Fall wirfst du das Handtuch und so weiter. Faraz Sahabi würde das machen und das finde ich eigentlich immer ein sehr gutes Zeichen. Ja, Brock Lesnar gegen Mark Hunt. Oh, um Gottes Willen. Also ich glaube, ich kann mir 10-mal eine Meinung darüber machen und vielleicht ist es auch 10-mal das eine andere, weil ich kann Brock Lesnar überhaupt nicht einschätzen. Also ich glaube 2011 das letzte Mal, 2010, ich weiß es nicht ganz. Ende 2011, ja. Ja, gegen Overeem da im Octagon gestanden und aufgrund seiner Krankheit konntest du ihn damals ja schon überhaupt gar nicht einschätzen. Ist natürlich ein unglaublicher Athlet mit seiner Amateurkarriere, wo er sehr, sehr sehr gut schon war im Ringen damals, ist dann zum Pro-Wrestling gegangen und hat sich dann für eine MMA-Karriere entschieden, was ja ein sehr, sehr interessanter Weg ist, den jetzt auch CM Punk geht, über den willst du bestimmt auch noch sprechen. Ja, können wir auch noch sprechen, ja. Das ist aber halt, ja, es ist halt ein Unterschied, ob du halt als deinen Hintergrund Pro-Wrestling hast oder ob du halt gestandener Amateurringer bist wie Brock Lesnar und halt durch Leute einfach deine pure Athletik halt überrennst. Nur mal kurz seinen Rekord auf dem College als Wrestler, 106-5, also es ist natürlich schon übel. Das steht eigentlich für sich, ich weiß gar nicht, warum es mit Olympia dann nicht geklappt hat. War das nicht die Zeit oder gibt es da irgendwie einen Grund für, weißt du das? Also 96, da war er, glaube ich, noch zu jung, oder? 96 in Atlanta war noch zu jung und 2000 war er da nicht schon fast bei der WWE. Wann ging das los mit der WWE? Es war doch so um 2000 rum. Ja, steht hier zumindest, dass er 2000 damit angefangen hat mit Pro Wrestling. Oh. Ja, also 96, ich weiß nicht, wie alt ist denn Brock Lesnar überhaupt? Weißt du das? Ich bin gerade logischerweise bei Wikipedia, die zuverlässigste Quelle, die man sich vorstellen kann. Also er ist 77er Baujahr. Okay. Und wird nächsten Monat 39, ja. Okay, genau. Dann war er damals 19, ne? Da kann man schon mal zu Olympia fahren. Also ja, klar. Eigentlich. Nee, das also weiß ich nicht, warum 96, das nicht da war aber Kurt Angle, glaube ich, oder haben die mehr Leute als einen pro Gewichtsklasse dann? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe sowieso keine Ahnung von Amateurring. Das ist, ich weiß auch nicht, wie man sich das angucken kann. Das hat für mich überhaupt keinen Reiz. Aber ich kenne das nur, wenn ich halt jetzt hier durch die UFC dann irgendwie darauf gestoßen werde, aber ansonsten verfolge ich da auch absolut nichts. Hm. Also es ist ja der Co-Main-Event vom größten UFC-Event aller Zeiten vermutlich. Mal vielleicht abgesehen von UFC 100. Da hast du jemanden, der ist 41, glaube ich, mit Mark Hunt, der lange Zeit einen negativen Kampfrekord hatte, 42 Jahre alt ist und eine unfassbare UFC-Karriere hingelegt hat. Der ist damals in die UFC ja nur gekommen, weil er noch einen Pride-Vertrag hatte. Und Dana White wollte ihn ja sogar aus seinem Vertrag rauskaufen und gesagt, wir brauchen dich nicht, wir wollen dich nicht. Und er hat da eine unfassbare UFC-Karriere hingelegt. Und er hat ja sogar einen Titelkampf gehabt, Short Notice, gegen Fabricio Werdum damals. Und den sogar angenommen. Genau, ich glaube, Mark Hunt nimmt alles an, was man ihm gibt. Ja. Aber ich glaube, er ist ja jetzt, jetzt nicht vegan. Nicht angenommen, sondern er hat Werdum angenockt sogar so. Ach so, so ein bisschen, so ja. Wackeln hat er ein bisschen gebracht einmal. Er hat die erste Runde klar gewonnen für mich eigentlich damals. So genau weiß ich nicht mehr. Also, ich weiß nur, dass es auf jeden Fall diesen Moment gab, wo ich dachte, oh shit. Und dann ging es doch in die andere Richtung. Ist ja auch geil, Mexico City auf Gott weiß wie hoch, dann Mark Hunt, UFC-Champ. Also das wäre einfach eine traumhafte Geschichte gewesen. Das spricht gegen ihn. Ja, genau. Und gut, gegen Stipe hat er dann keine Chance gehabt, aber er sah eigentlich nie schlecht aus in seinen UFC-Kämpfen. Gegen JDS ist er in so einen komischen Haymaker reingelaufen damals, wenn ich mich richtig erinnere. Spinning Hookkick, sagt Wikipedia. Genau, ja, nein, ich meine, in der ersten Runde sah er eigentlich sehr gut aus und ist dann in so einen komischen Strike reingelaufen, der eigentlich niemals treffen darf, weil Junior dos Santos ja seit einiger Zeit vergisst, dass er auch technisch boxen kann irgendwie, und dann, klar, mit diesem wunderschönen Kick dann ausgenockt worden, aber im Endeffekt sah er auch nicht schlecht aus in dem Kampf. Dann gegen Bigfoot Silver diesen fantastischen Kampf gehabt. Ja. Und wenn du das mal siehst, das ist jemand, der hat bei seinem ersten UFC-Kampf gegen Sean McCorkle per Straight Armbar verloren. Also das ist unfassbar. Während Brock Lesnar halt diese komische Geschichte hatte, den ersten Frank Mir-Kampf, da hat er sich sehr über den Ringrichter damals, Steve Mazzagatti, aufgeregt, weil es da so eine komische Stand-Up-Situation gab und. Da war noch ein bisschen grün hinter den Ohren, aber ist dann auch durch alles durchgelaufen. Für mich den Shane-Carwin-Kampf musst du in der ersten Runde abbrechen, dann ist Lesnar auch nicht mehr Champion, aber gut, Kane war dann halt eine Hausnummer zu hoch und over ihm. Und dass er dann zum Pro-Wrestling gegangen ist, konnte ich absolut nachvollziehen, weil wenn du so gesundheitlich angeschlagen bist wie er, man hat ein Loch im Darm, ne? Da kann ich die Entscheidung verstehen. Und ich hätte keinen Pfifferling mehr darauf gegeben, dass er irgendwann nochmal im Oktagon steht. Aber der ist halt jemand, der braucht das, glaube ich. Der muss kämpfen, der muss das haben. Und hat dann gegen Mark Hunt, das ist der optimale Kampf, den du ansetzen kannst. Es ist total, die Kampfstile sind unterschiedlich. Mark Hunt hat eine super Takedown-Defense bewiesen mittlerweile in der UFC, weil er halt einfach auch, glaube ich, so einen sehr niedrigen Schwerpunkt hat. So einen kugelartigen. Ja, aber ich meine, Mark Hunt, der kämpft einfach, der folgt Fabricio Werdum, wenn er muss, auf den Boden. Ja, da hat er überhaupt kein Problem. Der ist einfach so ein, ja, wie soll man sagen, Jungus im Level, wird man hier sagen. Dem ist alles egal, ja. Der beendet seine Kämpfe selbst. Ich weiß nicht, ob das unbedingt richtig ist, aber der schlägt dich K.O. und geht dann weg, beendet die Kämpfe im Prinzip selbst. Sollte zwar eigentlich nicht so sein, aber bei Mark Hunt, weißt du halt, wenn der halt weggeht, dann hat er den Kampf beendet und dann muss es auch zu Ende sein. Weil du halt gerade richtig brutal K.O. gegangen bist. Also, wenn du mich jetzt fragst, und das tust du ja, glaube ich, wer den Kampf gewinnt, ich glaube, Mark Hunt gewinnt das Ding, weil Brock Lesnar reagiert natürlich nicht so gut auf Schläge, das wissen wir, und jeder Kampf beginnt im Stehen. Das ist ungefähr, als wenn ich sagen würde, ja, jedes Fußballspiel fängt bei 0-0 an. Und da muss Brock Lesnar den Kampf erstmal zu Boden kriegen. Und Mark Hunt wird sich nicht leicht zu Boden nehmen lassen. Und ich glaube, dass Brock Lesnar da einiges kassieren wird, und das wird zu viel werden für ihn. Und ich glaube, dass Mark Hunt hier den Kampf gewinnt. Wenn Brock Lesnar den Kampf zu Boden kriegt, könnte Mark Hunt natürlich ein langer Kampf bevorstehen, aber ich glaube irgendwie nicht dran. Ich glaube nicht dran. Was sagt Faraz Sahabi dazu? Sahabi sagt, er geht ganz fest davon aus, dass Lesnar Mark Hunt zu Boden bekommt und ihn dann da plätten wird. So kann man es im Endeffekt runterbrechen. Also er ist sich relativ sicher, dass Lesnar irgendwie einen Double-Leg-Takedown durchbringt, weil er sagt, halt, Lesnar ist kein normaler Wrestler, so wie andere, gegen die Mark Hunt jetzt schon mal gekämpft hat, die gute Wrestling-Skills oder einfach gute Takedowns haben. Also ein Stipe Miocic ist halt, sagt er, ist ein sehr guter Kämpfer, gar keine Frage, aber das ist jetzt kein Wrestler im Sinne eines Brock Lesners. Und Faraz Sahabi meinte halt, Miocic hat relativ wenig Probleme damit gehabt, Mark Hunt zu Boden zu bekommen. Und er ist der Meinung, wenn Miocic das mit seiner Technik schafft, dann schafft's Brock Lesnar, also dieser Ochse, erst recht. Aber ganz ehrlich, gegen Alistair Overeem hat man auch so gedacht, dass Lesnar Takedowns probieren wird, und er hat überhaupt gar keinen nicht mal ansatzweise hinbekommen, nicht mal den Versuch hat er durchgebracht. Und ich denke mal, dass Bank Hunt gut beraten ist, wenn er da auch so ein bisschen auf den Körper geht, nicht nur auf die Mütze sozusagen, weil das Brock Lesnar gegen Overeem, glaube ich, wirklich so ein bisschen die Luft genommen hat, also wirklich sinnbildlich. Diese Kicks, die natürlich Overeem dann gegen den Körper gezeigt hat, das waren dann letzten Endes auch die entscheidenden Kicks, die den Kampf frühzeitig beendet haben. Also es ist für mich, ich kann es kaum richtig einschätzen, deswegen ist der Kampf ja auch so geil, weil du halt eigentlich musst du sagen, Mark Hunt, alles, was du erzählt hast, wie lange, der hat jetzt, glaube ich, 9 Kämpfe in der Zeit bestritten, in der Zeit hat Brock Lesnar gar nichts gemacht, Brock Lesnar wird natürlich nicht jünger, man weiß, dass er nicht so ein geiles Trainingscamp hat, wie viele andere Kämpfer das haben würden im Vorfeld eines solchen Kampfes, weil er möchte immer alleine trainieren und auch nicht so richtig geschlagen werden und so ein Zeug. So, das Bauchgefühl sagt Mark Hunt, aber Brock Lesnar ist halt auch fast kein Mensch, muss man ehrlicherweise sagen. Und wenn man das mit einbezieht, aber ich tippe trotzdem auf Mark Hunt. Ich tippe ja auch auf Mark Hunt. Ich würde aber kein Geld setzen wollen, sagen wir mal so. Das Nein. Also der Kampf ist halt aus so vielen Perspektiven aus zu betrachten und du kannst für jede gute Argumente finden. Ja. Und was du schon gesagt hast, der Brock Lesnar nimmt dich nicht zu Boden, der rennt durch dich durch. Ja. Und dann kannst du halt nichts machen. Und die Frage ist halt, ob er es hinkriegt. Das ist halt die Frage. Weil wenn er den Kampf zu Boden kriegt und dann irgendwie in der Side Control liegt oder was weiß ich, und dann diese, er hat immer so ganz schöne kurze Hammerfists, dann wird Mark Hunt da nicht rauskommen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Aber die Frage ist halt, ob er es schafft. Oder ob er halt für einen Takedown runtergeht und in den Uppercut läuft. Das kann alles passieren. Das ist ja. Aber das macht's eben so spannend. Übrigens fand ich es auch gut, was ich glaube Eddie Bravo gesagt hat über Mark Hunt. Mark Hunt würde bei UFC 200 auch gegen Grizzlybären antreten, wenn es erlaubt wäre. Und ja, das finde ich auch so passend. Und das ist vielleicht genau das ist vielleicht auch der Grund, warum Mark Hunt der perfekte Gegner für Lesnar ist in dem Fall, weil er sich wahrscheinlich im Vorfeld auch gar nicht so in die Hose scheißt und sich so viele Gedanken macht über das Ganze. Überhaupt nicht, ne? Ja, überhaupt also, nicht. Ich meine, wenn du da halt einen jüngeren Kämpfer nehmen würdest, ja, also, aber ich habe jetzt hier gerade mal die Rankings fürs Schwergewicht mir aufgerufen. Es gibt ja nicht nur Mark Hunt, den du wählen kannst. Das alles Problem ist, du kannst keinen No-Name nehmen. Das geht überhaupt nicht. Das bringt überhaupt keinen Sinn für Brock Lesnar. Du musst einen Gegner haben, der für Lesnar interessant ist. Mhm. Und es kann ja nur in Anführungsstrichen so ein Freak, ich nenne es Freakshow. Freakshow ist der falsche Begriff. Aber so ein Kampf gegen jemanden, den die Fans mögen, den du kennst, wo du dich drauf einlassen kannst. Und wenn Brock Lesnar gegen irgendwie ein zu gutes kämpft, wenn er jetzt gegen, wer ist noch auf der Card? Kane Velasquez ist, glaube ich, auf der Card. Das braucht kein Mensch sehen. Selbst gegen Travis Brown. Da hast du überhaupt nichts von. Ja. Würde ich mir jetzt, also erstens mal ist der Name, glaube ich, nicht groß genug und zweitens mal viel zu gefährlich für Lesnar. Genau, wenn Lesnar von Travis Brown kaputtgeschlagen wird, dann sagen alle, ja gut, Brock Lesnar ist halt 100 Jahre alt, krank und hat überhaupt nichts mehr zu leisten in der UFC. Und wenn Brock Lesnar Travis Brown besiegt, dann hast du den Contender zerschossen. Absolut. Was hättest du gesagt, wenn sie wirklich Fedor zu UFC 200 gelotst hätten? Mal jetzt, ich weiß. Vor dem Maldonado-Kampf. Den muss man ausblenden. Das Geilste ist ja immer, wir haben ja gerade schon über die Fatitas geredet. Lorenzo Fatita, es gibt ja immer diese Diskussion über Croke Park, über Cowboy Stadium, über dies, über das. Und dann gab es lange Zeit auch mal Diskussionen über einen Superfight zwischen GSP und Anderson Silva und dann hat er diesen legendären Tweet rausgehauen. Man muss das Eisen so lange schmieden, wie es heiß ist. Ja. Und Brock Lesnar gegen Fedor Emelianenko ist im Jahr 2016 ein absolut großer Kampf. Die Frage ist halt, ob man sehen will. Es ist spannend, es ist interessant, aber wie gesagt, diese Maldonado-Leistung hat mich dazu bewegt, dass ich Fedor nicht mehr sehen will. Vor dem Kampf hätte ich noch gesagt, ja, ist nett, finde ich cool. Fedor endlich mal in der UFC. Man hat ihm ja lange vorgeworfen, dass er nie in der UFC gekämpft hat, weil er ja über 10 Jahre bei Pride so ziemlich der beste Heavyweight, und da besteht für mich eigentlich gar kein Zweifel, der beste Heavyweight in dieser Zeit war, in den frühen 2000er Jahren. Hätte man machen können. Wäre noch ein Name gewesen, aber das ist dann natürlich auch eine teure Geschichte für die UFC, und du weißt halt nicht, wie bekannt Fedor wirklich ist. Weil ich glaube, Mark Hunt der UFC da noch mehr. Weil ich weiß nicht, ob diese, abgesehen von den Hardcores, Fedor so gut bei den Casuals ankommt in Amerika. Das ist die Frage, weil er natürlich auch nicht so expressionistisch veranlagt ist, sondern eher introvertiert ist. Und so ein Mark Hunt, der einfach mit seiner geilen Art dann, also der ist jetzt auch keiner, der so wie Conor McGregor auftritt, ist klar, aber trotzdem hat er so eine coole, lässige Art und jeder kann sich mit ihm identifizieren irgendwie, weißt du, jeder denkt so, ey, wenn der das kann, dann kann ich das doch auch. Ja, na klar, ja, das ist phänomenal, das ist ne? Wer ist für dich, das ist eine schwere Frage, aber ich stelle sie trotzdem, wer ist für dich so der beste Schwergewichtskämpfer of all time sozusagen? Ist das Fedor oder? Ey, du stellst mir Fragen. Ja, ich weiß, ich stelle mir die manchmal selber. Also in der UFC, das Problem ist, normalerweise würdest du sagen, der UFC-Champ, Heavyweight-Champ muss der baddest man on the planet sein. Punkt. Das Problem ist, dieser Gürtel wechselt so oft, dass du ja gar nicht sagen kannst, der und der und der ist gerade der Beste. Du kannst für jeden Kämpfer oder für fast jeden Kämpfer kannst du ein gutes Argument bringen. Ich meine, Fabrice Verdum ist jetzt Champion gewesen, er hat Fedor besiegt, er ist UFC-Champ geworden und so weiter. Ob der jetzt der Beste aller Zeiten ist, werden wohl die wenigsten behaupten. Kane war lange Zeit sehr groß, ist aber durch seine Verletzungen immer geplagt. Ich würde aktuell, also Big Knock war auch ziemlich erfolgreich, was viele halt vergessen, weil wenn du UFC Big Knock kennst, dann denkst du dir, okay, was ist denn hier los? Ich würde immer noch Fedor sagen, weil er für Jahre unbesiegt war und er hat ja auch wegen der Cut-Verletzung nur eine Niederlage gehabt damals, die durch einen Ellbogen entstanden ist. Das heißt, es wäre normalerweise nur Contest gewesen. Und er hat alles besiegt, was du ihm vorgesetzt hast. Er war immer kleiner als seine Leute. Du hast ja diesen sehr unnahbaren Russen, der sehr, wie du schon sagst, introvertiert ist. Und der zerpflückt alles im Ring, was du ihm vorgesetzt hast. Es gibt diese wunderschöne Szene von Kevin Randleman, der jetzt leider auch vor kurzem verstorben ist, ne? Ja. Der ihn einfach auf den Kopf slammt und 20 Sekunden später wird das vermittelt mit einem Kimura. Also es ist unfassbar, was Fedor gemacht hat mit allen möglichen Leuten. Sie haben ihn gegen Kickboxer gestellt, gegen Sammy Field, gegen Ringer, gegen Mark Coleman, gegen Mirko Krokop haben sie ihn gestellt. Er hat japanische Legenden besiegt. Alles, was man ihm vorgesetzt hat, hat er auseinandergenommen. Und aufgrund dieser Dominanz würde ich halt sagen, dass Fedor halt aktuell noch, ich weiß nicht, was in 10 Jahren vielleicht ist, der größte aller Zeiten ist. Und er muss halt aufpassen, dass er sich halt nicht seine Legacy irgendwie zerschießt, indem er so Kämpfe wie gegen Fabio Maldonado abliefert. Ne? Ja, also für mich ist es immer so eine Dreiecksbeziehung, muss ich fast schon sagen. Also Cain Velasquez, Fabrizio Verdum und Fedor, die alle drei in ihrer Prime sind für mich Kandidaten auf diesen Titel. Ich muss nämlich sagen, von Fedor habe ich mir vieles im Nachhinein angucken müssen. Und das wirkt dann nicht so, wie wenn du das in dieser Zeit siehst. Also das fühlt sich dann anders an. Ich meine, ich kann mir natürlich auf dem Fight Pass jeden Fedor-Kampf angucken oder viele, aber es ist anders, wenn ich nachts aufstehe, Samstag oder Sonntag früh mir ein Event angucke, dem entgegenfiebere, die kompletten Vorberichte mitnehme, Interviews etc. pp. Und bin dann sozusagen mit im Event. Deswegen, ich erkenne die Leistung von Fedor zweifelsohne an, aber so richtig erlebt bei Strikeforce und in der UFC habe ich halt Cain Velasquez und Verdum. Und Verdum ist für mich halt derjenige, der jetzt mal, wenn der Miocic-Fight nicht gewesen wäre, wirklich so eigentlich mich am meisten überzeugt hat, weil er halt so die ganz großen Namen alle besiegt hat. Ja, Verdum ist ein Phänomen, weil normalerweise hast du ja immer du hast entweder einen Striker oder einen Ringer, die in die UFC kommen und dann die anderen Disziplinen dazulernen. Er ist Weltklasse Jiu-Jitsu-Kämpfer und hat dann auf einmal Striking gelernt und keiner weiß warum. Das ist sehr untypisch. Bei Dos Anjos war es genauso. Die sind zu Cordero gegangen, der früher bei Shooterbox war, und irgendwann konnten die wunderbar striken und hatten K.O.-Power. Also ich weiß nicht, wie der Mann das gemacht hat, was der aus den Leuten gemacht hat. Aber wo du gerade Verdum ansprichst, ich habe damals bei Strikeforce, die wunderbare Promotion, nach der unser Podcast benannt ist. Ja, natürlich, Mensch, jetzt fällt's mir erst auf. Ja, das stimmt. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja, kannst du mal sehen. Ja, es gibt sehr viele gute Promotion-Namen, die im Deutschen sehr gut klingen. Stolz, Weltextremist, ja, Käfigkämpfen oder so. Also das ist schon faszinierend. Aber um mal auf Verdum zurückzukommen. Damals habe ich live gesehen, wie Fedor gegen Verdum verloren hat. Die Welt stand still in dem Moment. Das war unfassbar. Du konntest dir überhaupt nicht vorstellen, dass Fedor besiegt wird. Und dann von Verdum, wo er den Nals zu Boden schlägt und dann einfach in einem Triangle tappt. Das war unvorstellbar damals, dass sowas überhaupt geht. Und dann gut, dann hat er gegen Bigfoot verloren, gegen Hendo. Und dann war dieser ganze Hype und dieses ganze Mysterium, was Fedor dann umgeben hat. Dann halt irgendwann dahin. Aber das war richtig groß damals. Und Verdum, wie gesagt, du hast gesagt, wenn der Stipe-Kampf nicht wäre, das ist halt so. Ne? Du bist nur so gut wie dein letzter Kampf. Und dann kann man über Legacies reden und. Du bist halt nur so gut wie dein letzter Kampf. Das aber ist halt schade. Halt, ne? Es waren halt so Fehler, die man eigentlich von so einem erfahrenen Kämpfer nicht erwartet. Also er hat ja, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie die Situation ein bisschen falsch eingeschätzt und dachte, er hätte Stipe angenockt und wollte dann sozusagen auf den Kill gehen. Verdum, und meinst du? Ja, und hat sich dann eine gefangen. So hat das, glaube ich, bei der MMA-Hour erklärt. Vor 2 Wochen oder so. Ja. Und das sind du meinst, Verdum ist wie, sorry. Ja, nee. Und das sind also die Fehler, die eigentlich, erwartest du die nicht von so einem extrem erfahrenen Kämpfer. Und weil du gerade ja Kings MMA angesprochen hast und die Qualität von Cordero, der 2 absoluten Jiu-Jitsu Masterminds des Striken beigebracht hat. Ich bin wahnsinnig gespannt auf Calvin Gastelum, der sich ja jetzt bei Kings MMA vorbereitet hat, auf seinen Kampf gegen Johnny Hendricks. Ich meine, Gastelum war eigentlich schon immer so well-rounded, kann man sagen. Mhm. Aber man hat immer das Gefühl gehabt, dass wenn der Typ im richtigen Camp ist, dann ist das, hat er Potenzial zum Title Run, sage ich jetzt einfach mal so. Würde ich behaupten. Also in seinem Alter schon so eine Qualität zu haben, ich glaube, da ist viel zu holen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn das Camp wirklich passt, so wie er behauptet, dann könnte das eine Riesennummer werden, glaube ich. So, gut möglich. Bei dir fährt wieder die Feuerwehr vorbei. Ne? Das machen die regelmäßig hier. Immer wenn ich einen Podcast aufnehme, entweder klingelt's an der Tür, es klingelt das Telefon oder es fährt die Feuerwehr vorbei. Ach, also ich mache bei mir immer die Klingel raus und schick die Feuerwehr in eine andere Richtung, das ist überhaupt kein Problem. Ruf vorher aus der Nachbarstadt an, ja? Ja, genau. Calvin Gastelum steht hier bei Wikipedia als Other Names Mini Kane. Finde ich jetzt überhaupt nicht. Hat relativ wenig mit Kane Velasquez zu tun. Mini Kane? Du hast, ja. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Hab ich noch nie gehört. Ich sehe das auch zum ersten Mal. Also, Calvin Gastelum ist sehr jung und ist jetzt bei Cordero. Das hat absolut Potenzial, was ganz Großes zu werden. Du weißt halt nicht, er ist noch relativ grün hinter den Ohren. Er hat Probleme gehabt, Gewicht zu machen. Er hat dann diesen komischen Kampf gehabt gegen Neil Magny, wo er halt irgendwie gegen Matt Brown kämpfen sollte, sich dann vielleicht nicht richtig motivieren konnte. Da sah er richtig schlecht aus, wo ich gedacht habe, ey, das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht der Calvin Gastelum, den ich damals bei Tough so abgefeiert habe. Ich glaube, ja, das war die letzte Staffel, die ich überhaupt gesehen habe. Oh, da wollte ich dich auch noch zu befragen. Hat sich denn damit erledigt? Ja, wo er damals Uriah Hall besiegt hat, den Dana White ja als nächsten Anderson Silva gehypt hat. Also das ist ja immer so dieses, das ist ja immer geil, wenn die UFC jemanden hypt. Dann ist es entweder der nächste Anderson Silva, die nächste Ronda Rousey oder der größte aller Zeiten, also irgendwie Pound for Pound. Das ist bei Frankie Edgar immer so gewesen. Wenn die UFC nicht weiß, wie sich promotet, dann bist du Pound for Pound best. Das ist dann bei Demetrius Mighty Mouse Johnson. Das ist so geil. Dann sagt Joe Rogan das im Live-Kommentar, sagt er dann, das ist der größte Kämpfer aller Zeiten. Und dann siehst du halt, wie das umschwenkt zu irgendeinem UFC-Teaser. Und dann sagt Joe Rogan, das ist der größte Kämpfer aller Zeiten. Ja. Du denkst so, ja, was ist denn hier los? Gastelum, wie gesagt, fand ich immer super. Gerade auch, weil er diesen Uriah Hall Hype Train hat entgleisen lassen. Hat super Anlagen, guter Ringer, gutes Striking. Hat, wie gesagt, mit dem Gewicht schon mal Probleme gehabt und dann so komische Kämpfe abgeliefert. Aber ich denke, das ist so einer, wo ich mir sage, der muss jetzt irgendwann mal die Kurve kriegen oder er wird entlassen, kommt dann wieder zurück in die UFC und hat dann einen guten Run. Kurz gucken. Nicht, dass bei mir die Bude brennt. Ja. Nein, alles okay. Das ist gut. Wie gesagt, also es könnte sein, dass er halt irgendwann mal aus der UFC entlassen wird und dann wieder zurückkommt, weil das haben ja einige andere Kämpfer auch schon so erlebt, zum Beispiel Fabrice Verdum oder Dennis Siver war auch auf seinem zweiten UFC-Run, der jetzt so ein bisschen abebbt, aber das ist immer vielleicht so eine Sache, dass du halt sagst, der ist vielleicht zu früh in die UFC gekommen. Meine Last Sage Northcutt noch auf der Card, da ist der Hype ja auch so ein bisschen in die Hose gegangen, ne? Ja, Gott sei Dank, muss man fast sagen. Aber da kommen wir auch nochmal drauf. Aber ich jetzt natürlich nochmal zu Gastelum, um zurückzukommen. Ja. Extrem interessanter Kampf gegen Johnny Hendricks. Also für Johnny Hendricks ist es fast schon so ein Must-Win-Ding, Ansonsten ist der, glaube ich, auch erstmal kalt gestellt und wird in der Welterweight Division, ich glaube, so schnell nichts mehr reißen. Ich meine, es geht immer schnell in der UFC, aber so gefühlt. Und für Gastelum ist es halt fast schon das Eintrittstor, um als Contender ins Gespräch zu kommen. Wen siehst du da vorne bei dem Kampf? Ja, das ist halt immer so eine Verstand-Herz-Geschichte. Irgendwie mein Herz sagt Kevin Gastelum, mein Verstand sagt Johnny Hendricks. Johnny Hendricks hat jetzt Sieg-Niederlage die ganze Zeit aneinander gereiht. Von Wonderboy ziemlich demontiert worden, gegen Matt Brown noch einen cleveren Kampf gekämpft, ihn zu Boden genommen, da gehalten für 3 Runden. Das würde er mit Gastelum sicherlich nicht so einfach machen können. Und ich mochte Johnny Hendricks immer gerne, bevor er irgendwann halt angefangen hat, so rumzuheulen mit GSP und hier und da. GSP war ein enger Kampf. Ich habe Johnny Hendricks vorne gesehen. Ja, auch so. War allerdings, wenn du dir das ist wieder dieses Problem mit dem 10-Point-Must-Scoring-System anguckst, ist 2 Runden hat GSP gewonnen, 2 Runden hat Johnny Hendricks gewonnen und dann ist eine Runde, die ist halt ein Toss-Up. Und da musst du halt gucken, für wen du dich entscheidest. Und dann haben sich als 2 der 3 Punktrichter für GSP entschieden. Das hat Johnny Hendricks den Kampf halt verloren. Oder so, du gibst 10-10. Das kommt viel zu selten vor in so einem Moment. Das kommt sowieso. 10-8 und 10-10 kommen viel zu selten vor. Aber das ist halt schwierig für Johnny Hendricks, weil du hast gesagt, must win is do or die. Völlig richtig. Also wenn Johnny Hendricks hier verliert, dann fällt er wahrscheinlich aus den Top 10 raus, würde ich mal vermuten. Mhm. Dann ist es auch uninteressant, was mit Johnny Hendricks ist. Er hat gutes Ringen, sehr gutes Ringen, was er mitbringt. Aber das Problem ist auch, er verlässt sich viel zu sehr auf seine Power. Er sollte vielleicht ein bisschen technischer damit werden, weil klar, es gibt Leute, wenn die da halt reinlaufen, deine Linke, dann gehen die halt K.O. wie Martin Kempman, John Fitch und so weiter. Oder wenn er dich zu Boden nehmen kann, hat er auch relativ leichtes Spiel. Condit war ein guter Kampf, ein enger Kampf. Das Problem bei Carlos Condit ist halt kein defensives Ringen. Er kann sich zwar vom Rücken submitten. Deswegen wird für den auch sehr schwer gegen Emil Maia. Genau. Also das ist auch ein Kampf. Oh, da könnte ich auch wieder stundenlang drüber reden. Carlos Condit ist so geiler Kämpfer. Aber gut, ja, wie dem auch sei. Also ich würde hier sagen, je nachdem wie Johnny Hendricks kämpft, ich glaube nicht, dass Kelvin Gastelum sich darauf einlässt, in die Linke reinzulaufen. Technisch würde ich Kelvin Gastelum im Stand sogar fast besser sehen als Johnny Hendricks. Ich glaube nicht, dass der Kampf hier gefinisht wird. Ich stelle mir eine Decision vor, die entweder Johnny Hendricks dadurch gewinnt, dass er halt irgendwie den Kampf zu Boden nimmt und da hält für 3 Runden, also richtig hässlich macht, oder dass Gastelum den Kampf vielleicht im Stehen hält, Johnny Hendricks ein bisschen verprügelt und ihn dann an den Käfig drückt, die ganze Zeit da hält und dann auch hässlich gewinnt, weil ich glaube nicht, dass es ein guter Kampf wird. Das ist bei 2 so guten Namen halt auch immer die Gefahr, ne, dass sie sich dann halt irgendwie neutralisieren. Aber es kann natürlich genauso gut ein Feuerwerk werden, auf jeden Fall. Gastelum war natürlich auch ein guter Ringer. Also ja, er wird ihn nicht so leicht zu Boden kriegen, Johnny Hendricks. Das glaube ich nämlich auch nicht. Und deswegen, ich tendiere da auch eher zu Gastelum. Ich meine, die große Knockout-Zeit eines Johnny Hendricks ist dann ja auch schon mittlerweile 4 Jahre fast her. Klar. Also man, wie du halt sagst, vielleicht ist das dann so eine Phase gewesen, da lief's wie von selbst und im Endeffekt geht ja davon aus, dass es irgendwann wird das schon wieder so passen, dann kriege ich das schon wieder so hin und wenn nicht, kann ich mich auf mein Wrestling verlassen und ich glaube, dass das ein Problem werden kann gegen Kelvin Gastelum, weil die 2 Niederlagen, die er einfahren musste gegen Tyron Woodley, da gab's ja dieses Problem, dass Gastelum, glaube ich, ein bisschen angeschlagen war, dann mit Übergewicht auf der Waage erschienen ist. Das war alles sehr, sehr komisch, dieser Kampf. Und trotzdem noch eine Split-Decision. Ich kann mich nicht mehr genau an den Kampf erinnern. In meinem Gedächtnis war das eine relativ klare Angelegenheit für Woodley. Mhm. Aber ich lese gerade Split-Decision, deswegen gut. Ich glaube auch, dass Woodley, ich glaube, die ersten 2 Runden gewonnen hat oder so. Das war auch, was ich noch so in Erinnerung habe, relativ klar. Aber es ist halt blöd, wenn du halt irgendwie krank bist oder dann der Weightcut nicht so klappt und sie dich halt irgendwie dann wieder rehydrieren, dann ist klar, dass du 10 Pfund das Gewicht verpasst. Ne? Ja, und dann gegen Woodley, ich meine, das ist halt auch kein Niemand, das ist immerhin Nein, auf jeden Fall. Titelherausforderer. Also, genau, von dem auch keiner weiß, warum. Ja, das ist auch nochmal so eine Frage, aber er hat es geschickt gemacht. Ich kämpfe nicht, bevor ich keinen Titelkampf bekomme. Okay, hier hast du ja gut, aber das geht in 99% der Fälle geht das schief. Und dann sagt die UFC, ja, wir haben unser Wort gehalten. Ja, das eine Mal. Herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt haben sie wieder ein Versprechen eingelöst. Das reicht für die nächsten 5 Jahre. Absolut. Und gegen Magny darf man nicht vergessen, hat Magny ja auch kurz noch angenockt. Also da war er jetzt auch nicht völlig unterlegen. Also ich glaube, wenn Gastelum, wenn mein Eindruck mich nicht täuscht, dass dieses Camp, in dem er jetzt ist, für ihn vielleicht das Richtige ist, ich denke mal, das wird auch eine sehr disziplinierte Angelegenheit sein. Also Cordero ist da, glaube ich, schon jemand, wenn du da nicht richtig mitmachst, dann setzt eine Backpfeife. Und das meine ich ernst so, also wird das, denke ich, mal ablaufen. Und Gastelum hat erzählt, dass es bei Kings MMA jedes Mal einen Fighter of the Week gibt. Und seitdem er da ist, würde er jedes Mal Fighter of the Week werden. Mitarbeiter der Woche, ja. Oder was? Ja, ich weiß nicht, muss er da auch putzen oder so. Kann das sein? Ja. Matten putzen, ja. Gut gemacht, der Kelvin, hinten ganz in die Ecke rein. Also. Ja, hat ja auch so kleine möglich. Hände. Der macht immer die Spins so schön sauber in den Ecken. Genau, der kommt in die Ecken rein, ja. Ich denke, gut möglich. Also es könnte gut sein, dass dieses Camp ihm absolut gut tut. Er ist, wie gesagt, noch relativ jung und du musst halt immer aufpassen, dass du nicht von jedem Jugendkämpfer erwartest, dass er John Jones ist. Mhm. Die Niederlagen, wenn er da die richtigen Schlüsse draus zieht, ist absolut der richtige Weg. Ja, also bin ich auch wirklich sehr gespannt. Es ist fast kein Kampf dabei auf der UFC 200 Card, der mich nicht interessiert. Außer. Nee, ist so gar keiner dabei. Außer Sage Northcutt. Ja, absolut. Ja, gegen Marco Marin, ja, super. Hast du jetzt heute gehört, dass Reebok. Nein, ich habe nichts von Sage Northcutt gehört. Ich blende den total aus. Ich finde den unfassbar nervig. Heute ging die Nachricht über Twitter raus, dass Reebok ihn gesigned hat als Exclusive Fighter. Also dieser Sonderdeal, den ja nur ganz wenige Topfighter eigentlich kriegen. Ja, Paige Van Zandt zum Beispiel, wo wir gerade bei Topfightern sind. Ja, na gut, aber da kann ich's da noch nachvollziehen, weil die halt ich stehe nicht auf Paige Van Zandt. Das ist für mich, die sieht für mich ein bisschen komisch aus. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ich die Möglichkeit hätte, dass ich dann nicht mich mit Paige Van Zandt mal treffen würde und vielleicht dann Details über verstehe, ja, also man könnte mal da vielleicht mal, dass man trainiert, ein bisschen Bodenkampf oder so. Aber so ein Sage Northcutt, weißt du, so, also wie sie auf den kommen, den zu signen, da kannst du mir sagen, was du willst, aber da hat die UFC Looking was for a fight. Gesagt. Looking for a fight, dann künstlich aufgeblasen und dann richtig abgekackt. Also er hat einmal gegen einen Typen gewonnen, der, glaube ich, sonst ja in einer Boxbude mitmacht, auf dem Rummel, gegen Francisco Trevino und Cody Pfister. Genau. Ben Askren hat dazu gesagt, Cody Pfister sieht aus, als hätte er noch nie einen Weight Room gesehen oder sowas. Ja. Also das ist sehr, sehr faszinierend, ja. Du hast Looking for a Fight, eine Sendung, die ich niemals gucken werde, weil ich liebe Matt Serra. Ja. Und Nick the Tooth ist so ein typisches Dana White Beispiel. Ich meine, es gibt Leute, die finden den unterhaltsam, ich finde ihn überhaupt nicht unterhaltsam, aber es ist einfach so ein Buddy von dem, der ist dann halt einfach mal dabei, das ist ja überhaupt kein Problem. Und die suchen dann halt Kämpfer in lokalen Shows, da haben sie einmal Sage Northcutt her, dann haben sie, ich glaube, Cody Easter her, der ein längeres Vorstrafenregister hat als Fedor Emelianenko Kämpfe, glaube ich. Sein Bruder, ist immer richtig. Ja. Sein Bruder, ja. Der ist doch irgendwie auch im Knast von Fedor. Fedors Bruder ist auch im Knast, weil er, ich glaube, seine Haushälterin sexuell belästigt hat oder sowas. Ja. Ja gut, aber Fedors Bruder, also da gibt's Fotos, da kriegst du Albträume von, wenn du den siehst. Ja, lustiger Kerl, lustiger Zeit. Ja, genau, so kann man es, glaube ich, würde ich nachts auch gern mal im Wald begegnen. Er ist auch jemand, der mit Händen und einem Messer irgendwelche Grizzlies jagt. Aber gut. Jetzt bin ich von Sage Northcutt zu Alexander Emelianenko gekommen. So kann es manchmal gehen. Man weiß nicht, wer schlimmer bestraft wird jetzt mit diesem Vergleich. Also ich meine, Sage Northcutt ist ja auch immer so ein Internetphänomen. Und das ist halt. Auf der einen Seite ist natürlich gut für den Jungen, freut mich natürlich auch für ihn, dass er so toll ist und neben irgendwelchen Dingen steht und Fotos davon macht. Ich kann damit aber überhaupt nichts anfangen. Ich finde ihn als Kämpfer nicht sonderlich toll, weil klar, sie stellen ihn gegen irgendwelche Cans, die er dann halt entweder besiegt oder halt von ihnen dann halt in irgendeinem komischen Choke besiegt wird, wo er ganz klar halt irgendwie gebrochen wurde von Brian Barberena damals. Und das ist halt so eine Sache. Du hast Leute, die sind echt lange mit dabei in der UFC und. Und auf einmal kriegt Sage Northcutt echt Zucker in den Arsch geblasen. Der kriegt einen Reebok-Deal. Der hat einen Vertrag, wo andere nur von träumen, die 100 UFC-Kämpfer haben. Und dann kommt auf einmal Sage Northcutt, der nichts geleistet hat und kriegt einen besseren Vertrag als ich als Kämpfer. Dann wäre ich auch unzufrieden. Und wie gesagt, Sage Northcutt hat nichts geleistet, was mich in irgendeiner Form jetzt von ihm überzeugt. Er ist noch sehr jung. Auf jeden Fall. Und ja, man muss halt mal gucken, was daraus wird. Aber ihn jetzt hier in Gott was für Sphären zu heben, das hat mit ihm nicht funktioniert. Das hat mit Paige Van Zandt nicht funktioniert. Man sollte die beiden jetzt nicht abschreiben. Aber die UFC ist ganz schön auf die Schnauze gefallen, was deren Hype angeht. Bei Conor McGregor hat's geklappt, bei Ronda Rousey hat's geklappt, bei Jon Jones hat's geklappt. Und vor allen Dingen Ronda und Conor, die sind halt jetzt größer als die UFC, größer als Gott weiß was. Und die können halt auch verlieren. Das macht überhaupt nichts am Hype. Überhaupt nicht. Ronda Rousey wird einen riesen Hype hinter sich haben, wenn sie zurückkommt. Conor McGregor wird einen riesen Hype hinter sich haben. Fans vergessen die Niederlagen. Aber bei Sage Northcutt, wo sich einige sehr drüber lustig machen, wenn der jetzt nochmal verliert, dann wird's schon sehr, sehr eng für ihn. Nur bei Paige VanZant kann ich noch wenigstens ihr zugute halten, dass sie ein Kämpferherz bewiesen hat gegen Rose Namajunas. Das war ja echt übel. Also auf jeden Fall. Ja. Ich würde den Fehler jetzt auch nicht bei den Leuten suchen, sondern eher bei der UFC. Das stimmt. Also ja. Nur bei Sage Northcutt hast du halt auch im Brian Barberina-Kampf schon gesehen, aus was für ein Holz der geschnitten ist. Ja. Und man hat ja jetzt im Vorfeld zu UFC 200 auch die Berichte gehört, dass er... Also sobald es ein bisschen härter wird im Striking-Training, kommt sofort der Vater und sagt, hey, Moment mal, ein bisschen locker machen und hier und nicht immer so hart schlagen. Also die müssen eine sehr, wie soll man das sagen, also die halten sich wohl eher ein bisschen zurück im Training, dass der Junge nicht so oft eine auf die Mütze kriegt und so. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ey, das ist der richtige Weg. Dieses extrem harte Sparren ist auch nicht unbedingt das Goldene vom Ei. Aber man hört das immer wieder, dass das Training, das Sage Northcutt da abhält, nicht unbedingt ja so ist, wie man sich das eigentlich wünschen sollte als UFC-Kämpfer vor allem. Klar, da muss er halt ja. auch. Dann, ja, ich habe das auch gelesen und ich habe halt gedacht, okay, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber auch da ist halt immer wieder die Frage, ist das einfach nur irgendein Hater? Ja. Das weiß halt nicht. Aber ich könnte es mir gut vorstellen bei Sage Northcutt, um ehrlich zu sein. Muss natürlich auch mal ein bisschen spekulieren, das ist ja auch die Faszination davon. Ne? Also hast du mitbekommen, dass er bei den Black Zillions jetzt trainiert hat, neulich? Sage Northcutt? Ja, mit... Echt? Ja, mit... Ach, wie hieß er, der jetzt bei Bellator einen Titel gewonnen hat am Wochenende? Ich guck kein Bellator. Dudu Dantas? Nee. Ach, das gibt's, das ist doch eine Frechheit. Das macht doch jemand absichtlich jetzt. Jetzt gucke ich hier bei Google, Bellator. Ich hab keine Ahnung, Bellator interessiert mich nicht mehr so wirklich. Nee, ich guck's nicht, sondern ich lese es nur noch nach. Also ich bin völlig davon weg, dass ich... Ich lese es nach und vergesse es. Naja, also das nee, ich lese es nach und vergesse es. Also, Ding mit Matt Mitrione hast du da mitbekommen jetzt, oder? Nee, auch nicht. Dass er da so ausgenockt wurde, in der ersten Runde, hat er tierisch einen aufs Maul gekriegt, wurde ausgenockt, kam dann aber zurück. Ist ja kein Problem. Ja, was, aber jetzt das Geile kommt noch. Also gewinnt den Kampf, wird dann im Ring später interviewt und ja, ihm wird dann gesagt, dass er irgendwie im Juli dann schon in London kämpfen soll. Ja. Und ob er eigentlich soweit fit ist und ob das klappt und so, dann sagt er so, ich kann mich an keinen Niederschlag erinnern. Also ich weiß nicht, was. Und, ja, das ist ja öfter so, ne? Also das ist auch in der Ringecke gefragt, wird, wie viel Runde ist das jetzt? Keine Ahnung. Ist immer, wirklich, ist immer ein sehr gutes Zeichen. Zählt ihr nicht mit? Nee, also, ja, ist egal. Auf jeden Fall hat er bei den Black Zillions mit trainiert. Das fand ich auch wieder ganz interessant. Stelle ich mir richtig geil vor, wenn er mit irgendwie Alistair Overeem spart oder so. Ohne Scheiß, dem müssen sie, das meine ich jetzt gar nicht als Witz, sondern ernst. Meinst du, der war in einer Männerumkleidekabine? Ich meine es jetzt ernst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass der in einer Männerumkleidekabine bei den Black Zillions ist? Kann doch nicht sein. Kids Class war der immer. Ich habe keine Ahnung. Ich, vielleicht auch zu Hause geduscht, obwohl von Florida nach Texas wäre jetzt ein bisschen weit ungeduscht. Aber gut, er spart ja auch nicht richtig. Wenn er nicht schwitzt, braucht er nicht duschen. Das stimmt, ja, das stimmt allerdings, ja, stimmt. Wenn er da einfach immer nur so ein bisschen rumsteht und sich das anguckt und sagt, okay, Mister, wer ist denn da der Head Coach? Na hier, der Holländer. Henry Hooft. Oh, okay, Mr. Hooft, nice jab. Okay, Henry Hooft. Kann ich mir richtig vorstellen. Ja, großartiger Kämpfer. Ja, aber er macht ja auch immer so Camp-Hopping, ne? Er war schon bei TriStar, da ist er jetzt Persona non grata oder sein Vater, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, aber dann hörst du auch immer, dass sie ihm das dann verboten haben. Ich meine, es war ja auch mal irgendwie das Gerücht, dass sie ihm das Internet verbieten oder sowas oder nur Hausaufgaben. Das glaube ich in 100 Jahren nicht. Das ist gar nicht. Eigentlich glaube ich auch nicht, aber es passt halt irgendwie in diese Figur Sage Northcutt, die dann irgendwie so gezeichnet wird. Ja, also es ist ein absoluter Freak, also aber ja, ich meine, wer kann schon behaupten, dass er in dem Alter in der UFC gekämpft hat? Das muss man ihm zugute halten. Und währenddem ich jetzt hier so rede und gerade noch die UFC 200 Card so ein bisschen vor mir sehe, es hat wirklich was von, was passt hier nicht rein? Sage Northcutt gegen Enrique Marin. Alles andere sind einfach Kämpfe, da zieht sie die Schuhe aus. Fast alle haben Fight Pass Main Event Potenzial, aber Sage Northcutt gegen Enrique Marin, da denkst du, du bist im falschen Film. Das geht ja gar. Du willst halt Sage Northgard gegen irgendjemanden stellen, den er besiegt. Das wollen sie ja immer. Das klappt halt manchmal ja, manchmal nicht. Ich fand's auch so geil, als Cody Fister in der ersten Runde zu Boden genommen hat. Ja. Wo er dann irgendwie ein Stand-up geschenkt bekommen hat, wo ich mir halt denke, das ist halt die beste UFC-Ringrichterleistung seit damals Vitor Belfort gegen Anthony Johnson Stand-ups geschenkt bekommen hat. 3 Stück oder so. Einfach geil, Sage Northcutt. Also wenn er verliert, dann werde ich sehr schadenfroh sein, was sich natürlich auch nicht gehört eigentlich. Aber ich bin froh, dass du jemand bist, der auch Sage Northcutt nicht leiden kann. Also aber es gibt sehr viele Leute. Da muss ich nochmal dazu sagen, für mich war der Stand-Up kampfentscheidend in dem Moment. Ja, klar. Ja, weil natürlich. Das war, das ist ja ich will nicht sagen, dass es ein geschenkter Sieg war, weil finishen muss immer noch Northcutt. Aber wenn, ich weiß nicht, wer der Ref damals war, aber wenn er die Jungs da nicht aufgestellt hätte wieder, dann wäre der Kampf wahrscheinlich anders gelaufen. Ich sag anders nicht, gelaufen, ja, ja. Dass Northcutt den Kampf verloren hätte, aber zumindest wäre es schwerer für ihn gewesen. Ringrichter war Mark Smith übrigens, sehe ich gerade hier. Wer kennt ihn nicht? Ist das nicht dieser kleingedrungene Beulenmann? Nee. Sind das nicht alle? Stimmt. Alle UFC-Ringrichter, bis auf, ich weiß nicht, John McCarthy und Dan Vergliata. Ist der Schwarze. Muss ich sagen, das ist der Schwarze. Das ist der Glatze? Schwarze. Ja, das ist der Schwarze. Der eine Schwarze. Es gibt den mit den Rastas und den mit der Glatze. Genau, und der mit der Glatze ist es, der, wenn er spricht, das meine ich jetzt gar nicht, also er hat auch den Namen Babyface, Mark Babyface Smith, und wenn er spricht. Besser als Little Kane. Nee, warte mal. Babyface, das ist ja, kommt man völlig durcheinander. Mark Babyface Smith ist ein Engländer, der kein Alter hat, keine Größe und kein Gewicht, aber ein Kampfrekord von 8-5. Also, das muss nichts heißen. Ich meine, viele Ringrichter, Herb Dean hat auch einen MMA-Kampfrekord. Das stimmt, ja. Bei Cage Rage hat er gekämpft. Genau. Also das, gut. Also ja, Northcutt blenden wir aus, aber ich möchte natürlich auch noch kurz über die vergessene Fightcard am Donnerstag sprechen, die ja auch geile Kämpfe bietet, unter anderem einen Titelkampf. Man vergisst das einfach, dass Rafael dos Anjos gegen Eddie Alvarez kämpft. Also für mich, ich meine, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu sehr Freak, was die UFC angeht, aber für mich ist das ein großartiger Kampf und kaum jemand spricht darüber. Das ist halt immer die Gefahr, wenn du so viel halt unterbringst in so kurzer Zeit, dass dann halt Kämpfe unterm Radar fliegen oder weniger Aufmerksamkeit bekommen, die es eigentlich nicht verdient haben. Ja. Eddie Alvarez hat eine faszinierende Karriere gehabt. Der war immer so mit Gilbert Melendez zusammen fast der König der Indies. Die halt nie in der UFC gekämpft haben, immer so bei Bellator hat Eddie Alvarez lange gekämpft, dazwischendurch in Japan. Ist dann irgendwann halt in so ein Disput geraten mit Bellator, was Verträge angeht und hin und her, hat dann clevererweise seinen Vertrag gepostet mit seiner Anschrift und so. Also ja, sehr clever von ihm. Ich glaube, ist dann in die UFC gekommen, ja? Ich muss dich mal kurz unterbrechen und nachfragen. Also ich glaube, es war sogar so, dass Bellator zu ihm gesagt hat, du triffst jetzt hier auf Michael Chandler, das ist mehr oder weniger dein letzter Kampf, und dann hat er aber den Titel gewonnen. Das war eigentlich anders geplant, so habe ich das jedenfalls noch in Erinnerung. Genau. Also, von Bellator. Sie hatten einen Contract-Disput, wo er über ein Jahr nicht gekämpft hat, das war 2012, hat dann einen Kampf gegen Michael Chandler gekriegt mit so einer komischen Klausel, dass wenn er den Titel gewinnt, er trotzdem gehen kann. Irgendwie sowas, ja, irgendwas war. Also da. Normalerweise ist ja, wenn du einen Sieg hast, verhandelst du halt nochmal, dann gibt es diese Matching Clauses, das heißt, wenn Eddie Alvarez ein Angebot kriegt von einem anderen Unternehmen oder einer anderen Liga, dass Bellator dann nochmal nachlegen kann und. Aber sie haben ihm dann, glaube ich, in den Vertrag geschrieben, dass er auch dass er Pay-Per-View-Punkte bekommt, dann ging es doch um Pay-Per-View-Punkte, dann hat ein Gericht entschieden, ja, wenn sie dir Pay-Per-View-Punkte geben, dann ist das ja mit dem UFC-Angebot vergleichbar, aber dann verstehen die Gerichte halt nicht, dass die UFC halt 10-mal so viel Pay-Per-Views verkauft, wie das Bellator, die damals doch überhaupt keine Pay-Per-Views gemacht haben, machen würde und. Also das war eine absolute Hickhack und hin und her, und dann irgendwann stand da im Vertrag, egal ob du gewinnst oder verlierst, du darfst trotzdem gehen, und dann haben sie es dann halt irgendwie gemacht. Und dann ist er halt in die UFC gekommen, ne? Also ja. Und dann hat er gegen Donald Cerrone die erste Runde auch noch gewonnen, wo ich mir gedacht habe, okay, geil. Und dann hat Cerrone ihn ziemlich dominiert in den letzten beiden Runden. Gegen Gilbert Melendez die erste Runde verloren. Dann, das war die geilste Szene, wo ich mir gedacht habe, Alter, Joe Rogan erzählt so viel und er erzählt auch viel Scheiße. Ja, wenn du die Nase gebrochen hast, solltest du sie nicht schneuzen oder putzen oder wie auch immer. Und dann ist diese Wiederholung, sie ist mir noch im Kopf, wie Eddie Alvarez einfach das ganze Auge zuschwillt und er den Kampf trotzdem noch gewinnt. Ja. Und dann gegen Pettis den perfekten Gameplan gehabt. Eddie Alvarez ist ein fantastischer Kämpfer, der in jedem Kampf immer dafür gut ist, absolut gerockt zu werden und den Kampf trotzdem noch zu gewinnen. Ist erst 32, hat eine lange Karriere hinter sich. Ich sehe ihn eigentlich immer sehr, sehr gerne. Und dann hast du, Rafael dos Anjos. Völlig unterwertet, unterschätzt aus meiner Sicht. Also liegt wahrscheinlich an seinem Charakter, dass er einfach nicht so der Showman ist. Aber die Entwicklung von dos Anjos und auch wie er praktisch sich versucht weiterzuentwickeln, die Wege, die er geht, ja, mit seinem Evolve Camp in Singapur und so, das ist schon, High-Level-Shit. Und Jiu-Jitsu, das hast du vorhin schon angesprochen, da brauchen wir nicht drüber reden. Er ist in einem der besten MMA-Camps, die du überhaupt besuchen kannst, mit Kings MMA, dann wie gesagt bei Evolve in Singapur, mit die besten Muay Thai-Kämpfer, die du da so findest. Also das ist so ein geiler Kämpfer eigentlich, aber er kommt nicht so richtig in der Öffentlichkeit an. Das ist schade, ne? Ja, ich finde es absolut. Das ist natürlich, was macht die UFC mit dem Pound for Pound besser Kämpfer? Das wird auf jeden Fall kommen. Meinst du? Bin ich 100% sicher. Genau wie bei Mighty Mouse, genau wie bei Frankie damals. Die UFC hat's nicht so mit dem Promoten von den unteren Gewichtsklassen. Du hast damals als einzigen Star in unteren Gewichtsklassen, also Star in Anführungsstrichen, halt immer Uriah Faber gehabt. Aldo mit Abstrichen. Cruz mit Abstrichen, aber Uriah Faber war halt immer so das Gesicht der WEC damals in den unteren Gewichtsklassen. Dann hat die UFC eine Gewichtsklasse nach der nächsten dazu bekommen und die wissen nicht, wie sie es promoten sollen irgendwie. Und da hat es halt mit BJ Penn damals den Star im Lightweight und jetzt hast du dos Anjos. Und wenn du dir mal anguckst, wie er in die UFC gekommen ist, da hat er Niederlagen gegen Tyson Griffin, der damals relativ gut war zwar, aber gegen Stevens K.O. gegangen, gegen Clay Guida verloren per Submission, weil der ihm irgendwie den Kiefer gebrochen hat und dann hast du, dann denkst du dir so, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Wer ist Rafael dos Anjos, der auf einmal Evan Dunham besiegt, der eine unglaubliche Siegesserie hatte, der Cowboy Cerrone outstriked hat, dann in dem zweiten Kampf einfach auseinandergeschraubt hat, wie das noch nie jemand mit Cowboy Cerrone gemacht hat. Der war der erste Kämpfer, der Benson Henderson K.O. geschlagen hat. Also es ist unglaublich, was der Kerl alles leistet. Ja. In der dichtesten und besten Gewichtsklasse, die es im Sport gibt, schwebt er über allem und trotzdem nimmt keiner so richtig von ihm Notiz. Also für mich war der Game Changer sozusagen der Kampf gegen Jason High, den er da gewonnen hat. Das war für mich so, sag mal, der Augenöffner, so muss ich sagen. Davor war das halt so ein Typ, der ist halt da, aber den hätte ich niemals als Titelträger gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dieser Jason High-Kampf, da habe ich zum ersten Mal gedacht, holy shit, dann Benson Henderson, hast du ja gerade schon gesagt, war schon sehr beeindruckend, aber da konnte man ja auch noch darüber diskutieren, ob der Kampf nicht zu früh beendet wurde und so, gab es ja dann auch die Diskussion. Ja gut, er ist irgendwie 100-mal zum Boden geschlagen worden, ne? Also ja, aber weißt du das noch? Da hat doch Henderson dann danach so rumgemacht, so alles okay und so. Ja klar, Benson Henderson halt, ne? Ja, genau. Und dann aber das Nate Diaz-Ding auch, also weißt du, ich freue mich wahnsinnig auf diesen Kampf. Mehr kann ich eigentlich fast dazu nicht sagen. Ich tue mich wirklich schwer damit, hier jemanden zu picken sozusagen, weil Eddie Alvarez für mich eine Qualität hat, die du vermutlich nicht lernen kannst. Das ist, der kann sich sehr, sehr gut auf seine Gegner einstellen. Egal, was das für ein Gegner ist, er kann sich immer sehr, sehr gut auf diese Gegner einlassen. Also er ist nicht so eindimensional, dass er zum Beispiel wie Nate Diaz direkt Probleme bekommt, wenn du viel kickst, ja. Das ist ja so ein Problem bei den Diaz-Brüdern überhaupt, bei Nate wahrscheinlich noch mehr als bei Nick, dass wenn du anfängst mit Leg-Kicks oder Body-Kicks, das ist echt ein Problem für Nate ist. Alvarez findet immer eine Möglichkeit, in den Kampf irgendwie zu finden. Es sind immer knappe Kämpfe, wenn Alvarez am Start ist. Und das macht für mich so schwer, hier einen Sieger zu picken. Ich würde wahrscheinlich zu dos Anjos tendieren, aber niemals Alvarez nicht mit in Betracht ziehen, hier wirklich den wahrscheinlich Upset zu landen, weil ich glaube nicht, dass der Favorit ist in dem Kampf. Ja, also ich meine, manchmal tippt man ja, der eine Kämpfer kann nur gewinnen und der andere hat halt irgendwie eine Puncher's Chance oder sowas. Das ist bei Eddie Alvarez auf jeden Fall anders. Eddie Alvarez hat manchmal ein Problem. Und das ist, dass er halt tief in sich drin im Inneren irgendwie ein Brawler ist. und sich manchmal auf einen Brawl einlässt, wo er es nicht müsste. Das hat er in der UFC-Karriere hat er es jetzt nicht gemacht, aber ganz früher hat er halt immer irgendwie gebrawlt, ist irgendwie immer zu Boden gegangen worden, hat dann musste er in den Kampf zurückfinden und hat den Kampf dann doch noch irgendwie gewonnen oder halt eben nicht. Eddie Alvarez, das Gute an Eddie Alvarez ist, er ist nie in einem langweiligen Kampf, nie. Noch nie einen langweiligen Eddie Alvarez-Kampf gesehen. Genauso wenig wie jetzt vielleicht. Also, ja, gut, klar. Ja, okay. Weil er Pettis dann halt gegen den Käfig gedrückt hat. Genau. Mit cleveren Gameplan. Aber weil er sich da halt wieder darauf eingestellt hat. Genau. Genau. Aber da würde ich jetzt bei so einem langweiligen, in Anführungsstrichen, Kampf, würde ich halt immer eher demjenigen den Vorwurf machen, der halt keine Lösung dafür hat, dass er an den Käfig gedrückt wird, als demjenigen, der es dann halt tut. Ja. Weil wenn ich die Wahl hätte, gegen Anthony Pettis irgendwie ein Kickbox-Duell zu führen oder ihn halt einfach an den Käfig zu drücken, dann würde ich auch eher Letzteres nehmen, um ehrlich zu sein. Ja, absolut. Was hältst du von Pettis im Featherweight? Ich weiß nicht, ob das das Problem ist von Pettis. Das ist es nämlich, ne? Ja, also immer wenn die Leute Gewichtsklassen vor allen Dingen runtergehen, weiß halt nicht, ob das das Problem beseitigt irgendwie. Ja, also für mich wirkt es eher so, dass Pettis mental irgendwie ein Problem hat, weil ich meine, alle tun jetzt so, als ob ja, jetzt hat man hier den Masterplan gefunden, um ihn zu besiegen. Der Typ ist ja nicht erst seit 2 Wochen dabei, ja, den kennen wir ja seit WEC und man weiß, dass er diesen flashy Style hat und so, aber es ist ja mehr als dieser flashy Style. Der hat auch die Submission Skills, Jiu-Jitsu und so. Er hat einen der besten Coaches, also es muss was anderes sein, was ihn so ein bisschen limitiert. Ja, vor allen Dingen ist er auch dauernd verletzt. Und das hat ja auch nochmal einen Einfluss auf deine Psyche. Dann haben sie mit Edson Barbosa einen Striker gegeben, wo du halt weißt, du kannst da so kämpfen, wie du willst, du kannst da striken und dann verliert er trotzdem. Also kann es doch nicht damit zu tun haben, dass sie ihn gegen Kämpfer stellen, die er nicht besiegen kann. Weil die ihn an den Käfig drücken, weil die ihn zu Boden nehmen oder was weiß ich. Also irgendwie. Ja, ich glaube, für ihn wäre es vielleicht nicht schlecht. Man hat ja immer wieder längere Pausen gehabt, aber vielleicht wirklich mal ein Jahr eine Pause einzulegen und einfach mit sich selber mal klarzukommen. Also das ist natürlich, ich meine, was mache ich jetzt hier? Ich bin Hobbypsychologe dann letzten Endes. Also ich kann es natürlich nicht hundertprozentig einschätzen. Am besten wird er es selber wissen. Aber wenn ich mir halt einfach den Pettis angucke, der die letzten beiden Kämpfe bestritten hat, dann ist das ein ganz anderer Pettis als der Benson Henderson besiegt hat oder davor seine Siege eingefahren hat. Das ist halt so für mich, so von seiner ganzen Körpersprache halt, das ist für mich halt so der eklatanteste Unterschied. Und es kann schon sein, dass die anderen näher an ihn rangekommen sind und eher eine Möglichkeit finden, dann diesen Stil, den er da fährt, zu kompensieren irgendwie und selber Aktionen zu zeigen. Aber es ist nicht definitiv nicht nur das, wenn er die Power rüberbringen kann in der Featherweight Division und die Geschwindigkeit, dann ist er ein Contender, gar keine Frage. Aber er darf halt nicht unterschätzen, dass die Jungs da unten rattenschnell sind und auch gut zuschlagen können. Also das ist jetzt nicht so, wie wenn du, weiß ich nicht, vom Lightweight ins Middleweight oder vom Middleweight ins Welterweight gehst. Ich glaube, also er sollte nicht so blauäugig sein und denken, das wird jetzt alles von ganz alleine wieder. Aber so doof wird er ja wohl nicht sein, hoffe ich jetzt einfach mal. Ich finde es halt immer faszinierend, wenn Leute halt eine gewisse Tasse hochgehen und damit Erfolg haben, wie Robert Whittaker zum Beispiel. Ja. Das finde ich halt faszinierend. Es geht halt auch anders. Cerrone. Und ich mag halt genau. Und ich mag halt die Leute eher, die halt nicht so viel Wert auf Gewichtcutten legen, wie damals Frankie im Lightweight, der überhaupt kein Gewicht gemacht hat oder machen musste und trotzdem halt mithalten konnte und trotzdem der Champ war. Also dieses, ich cutte so viel Gewicht wie möglich, ist halt nicht immer das Allheilmittel, ne? Ja, das wäre mal eine interessante Statistik, die es mit Sicherheit irgendwo im Internet gibt, wie viel Kämpfer eigentlich ihre Kämpfe positiv bestreiten, wenn sie relativ nah an ihrem eigentlichen Gewicht kämpfen und wie die Gewinnquote sozusagen liegt bei Kämpfern, die sehr, sehr viel Gewicht cutten. Weil diese Diskussion wird ja jetzt immer mehr geführt, dass diese extremen Weight Cuts eigentlich nicht so positiv sind, wie man sich das vorstellt. Ich fand die Überlegung mit man macht das Wiegen am Freitag und macht dann vor dem Kampf am Samstag nochmal eine Wiegung und du darfst nur so und so viel Kilo zugenommen haben. Die Sache finde ich aber ganz interessant, also weil du dadurch natürlich verhinderst, dass Leute so extreme Weight Cuts machen. Das Problem ist, ich glaube es nicht, dass du es damit verhinderst, weil MMA-Kämpfer manchmal echt merkwürdig denken und die versuchen halt jeden Vorteil zu haben, den du irgendwie haben kannst und ich kann mir gut vorstellen, dass halt auch Leute dehydriert ins Octagon steigen dann. Ja, das ist halt die Sache und dann die Gefahr besteht dann. Es ist, ich habe halt immer die Befürchtung, dass halt irgendjemand einfach mal im Octagon halt stirbt. Ja, das gab's ja schon in anderen Kampforganisationen, dass Leute am Weightcut draufgegangen sind, ja. Oder beim Red Cut. Und da musst du halt gucken. Und es gibt halt, das Problem ist, du hast nie das Allheilmittel. Am gleichen Tag Weigh-ins machen, dann, das wird total in die Hose gehen. Dann hast du diese Quoten, die ONE FC zum Beispiel eingeführt hast, dass du im Prinzip nur eine Gewichtsklasse drüber sein darfst in der Woche vor dem Kampf. Mhm. Und dann halt immer kontrolliert wird. Das ist halt auch immer schwierig, dann das alles nachzuvollziehen und so weiter. Aber das, was getan werden muss, ist klar, weil du musst die Kämpfer vor sich selbst schützen. Ja, es ist halt das Problem, dass, wie du halt sagst, dass es mal irgendwann sein kann, dass es einer übertreibt. Und wir hatten ja jetzt schon mehrere Grenzfälle. Johnny Hendricks, der da ins Krankenhaus dann eingeliefert werden musste, Hannon Barrow. Und das sind immer nur die Fälle von den ganz, ganz Großen sozusagen. Und wer weiß, wie oft es schon bei eher unbekannten Kämpfern der Fall war. In kleineren Organisationen, da kriegst du halt gar nichts davon mit. Ja. Und man muss sich da irgendwas einfallen lassen. In der heutigen Zeit muss es ja da auch eine Möglichkeit geben. Ich meine, das ist immer leicht gesagt. Ich meine, für die UFC gibt es viele Möglichkeiten. Aber das Problem ist halt auch da wieder, das kostet Geld. Die UFC hat lange Zeit gesagt, wir können kein Doping kontrollieren, wir können das nicht im großen Stile machen, das geht nicht, hier und da hat sich rausgewunden und. Und irgendwann war der Druck halt so groß, dass sie es halt irgendwie machen mussten über USADA. Ne, wo ich mir halt sage, okay, im Radsport funktioniert es vielleicht auch nicht gut, aber die schaffen es überall auf der Welt, Kontrollen zu machen. Ja? Und die UFC hat sich dagegen gesträubt und gemacht und getan. Und fürs Weightcut müssen sie was tun, weil ich habe auch immer die Befürchtung, die sagen dann halt immer, ja, diese Kämpfer sind die besten Kämpfer aller Zeiten und die werden kontrolliert von der Regierung. Ja, ey, wenn ich sehe, mit was für Verletzungen manche Kämpfer ins Oktagon steigen und das nicht bewerkt wird bei den Medicals, da habe ich auch echt, Kimbo Slice gegen Dada 5000 ist das beste Beispiel. Hast du mitbekommen, was jetzt vermutet wird mit der Krebserkrankung? Nee, solche Sachen lese ich mir auch gar nicht erst durch. Also es ist so, Luke Thomas kennst du ja auch. Ja, klar. Der hat einen Bekannten, der ist Chirurg und er hat ihm halt den Fall geschildert, was da so passiert ist und was es da für Befunde gibt. Also natürlich alles, was man halt nur im Netz so findet. Ja, klar. Da gehört natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu, um eine wirklich gute Diagnose stellen zu können. Aber er meinte so, das klingt für mich halt nach einem Leberkrebs, hat er gesagt. Okay. Und wenn sich das bewahrheiten sollte und so ein Kämpfer steigt in dem Fall halt in einen ganz normalen Käfig, man darf, glaube ich, nicht Oktagon sagen, es wird der Podcast sofort hier gelöscht. Oktagon ist ja eigentlich nur ein Achteck, wenn man das mal so nimmt. Aber ich glaube, der ist rund, ne, der Käfig von Bellator. Ja, der ist rund. Sei es drum. Und er meinte halt, wie gesagt, dass es nach Leberkrebs klingt oder nach einem Problem mit einer Leber. Dann fragst du dich halt, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Leute da vorher durchgecheckt werden? Texas. Das geht Texas, gar nicht. Die Texas-Kommission ist, glaube ich, die Kommission, die am wenigsten checkt und am wenigsten Strafen gibt und am wenigsten, also denen ist irgendwie alles egal. Und hat auch keinerlei Folgen. Also was ist jetzt im Nachhinein irgendwas passiert? Nein, das ist halt, das wird halt hingenommen. Und das, was ich gelesen habe, ist halt vergrößertes Herz. Und ich sage mir halt, in der Zeit zwischen dem, also ich bin absoluter Laie, ich möchte da mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sag mal, ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, irgendwas muss da festgestellt werden bei den Medicals, sonst müssten die Medicals hinterfragen. Drei Wochen nach einem Kampf, wenn du davor nichts, also keinerlei Anzeichen hast, also das ist äußerst ungewöhnlich. Das ist wirklich, also der war ja auch gebucht für London, glaube ich, Kimbo. Und da frage ich mich halt, dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich hatte ein gebrochenes Bein, ich hatte dies, ich hatte das. Ja, ich habe damit gekämpft, ich habe das verheimlicht, es ist gut gewesen. Alle sagen, yay, du hast trotzdem gewonnen. Mit Kreuzbandrissen kämpfen die. Also. Ey, das musst du dir mal reintun. Ich meine, so ein Röntgenbild oder ein CT oder sowas kann man ja erwarten, denke ich, oder? Ja, dafür, dass du zwei Leute in den Käfig sperrst, wo so ziemlich fast alles erlaubt ist. Ja, also es ist schon, also man hat zwar das Gefühl, dass es insgesamt nicht mehr ganz so Hahnkampf-esk ist, aber dann und wann, gerade bei kleineren Organisationen, kriegst du noch Dinge mit, die dich wirklich zweifeln lassen, ob dieser Sport so gut reguliert ist, wie man das eigentlich annehmen sollte. Und es ist, oder man muss wahrscheinlich vom Glück sagen, dass bislang noch nichts direkt beim Kampf passiert ist. Also Dada 5000 hatte, glaube ich, auch das Problem, dass er bald gestorben wäre da während dem Kampf. Ja. Und dass man so einen Kampf überhaupt reguliert, ne? Ja, ist eine Katastrophe. Aber hey, dafür, guck mal, ey, dann muss man aber auch sagen, wie kann es sein, dass CM Punks Kampf sozusagen erlaubt wird von der Kommission. Also was ich halt immer sehe, ist ein Conflict of Interest, weil die Kommission, viele Leute sagen, ja, das ist gedeckelt auf 50.000 Dollar, was auch immer. Die Kommission verdient daran, dass die dich kontrollieren, dass sie bei dir, dass du den Event regulierst. Dafür zahlt die UFC Geld. Genau, und die bekommen einen Anteil auch vom Event selber, weil ja die Stadt Las Vegas davon profitiert, zum Beispiel bei Las Vegas. Ja. Bei Las Vegas ist, oder warum geht die UFC immer nach Las Vegas? Weil da das meiste Geld zu verdienen ist. Ja. Ganz klar. Die werden jetzt in New York ein Event machen, im Madison Square Garden, das ist vielleicht auch 5 bis 10 Jahre zu spät. Weil die werden da einmal jährlich, zweimal jährlich sein, aber in Las Vegas ist die Kohle. Ja. Und die gehen dahin, weil die Kohle verdienen wollen. Und warum sagen die ganze Zeit, wir gehen in Croke Park, wir gehen ins Cowboy Stadium? Das ist auch Druck auszuüben auf Las Vegas, weil die dann noch mehr Geld bieten müssen. Die haben jetzt diese neue Arena auch noch. Das heißt, das schaukelt sich immer so hoch und hoch und hoch. Und im Endeffekt verdient die Kommission daran mit. Und CM Punk wird der Kommission Geld bringen und CM Punk wird böse verprügelt werden. Gehe ich auch davon aus. Also ja, alles andere würde mich überraschen. Wenn ich die Krankenakte von CM Punk lese und ich befasse mich irgendwie seit 10, 15 Jahren nicht mehr mit Pro Wrestling irgendwie aktiv, aber wenn ich lese, was ihm in seiner Pro Wrestling Karriere schon alles passiert ist und ich meine, die Gefahr von Gehirnerschütterung ist da ja vielleicht sogar noch eher da als beim MMA, das ist schon heftig. Und dann jemand, der sagt, ja, ich mache ja schon ein bisschen Jiu-Jitsu und ich habe ja auch schon ein Blue Belt unter irgendwelchen Gracies und ich trainiere ja bei Duke Rufus seit 3 Jahren und ja, klar, ich meine, das ist auch mal viel Stolz und Machtgehabe und Imponiergehabe und was weiß ich, aber die UFC verdient natürlich Geld dran, es sind halt Freakshow-Kämpfe in dem Fall und dann tut's mir halt auch leid für so einen Ben Askren, der vielleicht stinkend langweilig ist, der aber, wenn die UFC wirklich ein Sport sein will, das wollen sie ja, dann dürfte CM Punk nicht in der UFC sein. Dann sollte auch James Toney nicht in der UFC kämpfen. Das hat er ja mal gemacht. Also für mich ist CM Punk in der UFC, das ist für mich ein absoluter Witz. Das, also für seinen ersten Kampf mit einem 0-0-Rekord da in der UFC zu erscheinen, ist ein Witz. Geht nicht anders. Ja. Ich glaube, man könnte sowas auch anders lösen. Also gerade mit diesem Looking for a Fight, also wenn du das dann als UFC dann auch noch so durchbringen willst, ja, dann lassen halt bei irgendeiner kleinen Card in sonst wo kämpfen. Aber was CM Punk retten könnte, ist, dass Mickey Gall so ein typischer Submitter ist, also der dich wahrscheinlich eher annockt und dann am Boden irgendwie, submittet und dich nicht so verprügelt, wie vielleicht manch anderer dich verprügeln würde. Das Session Aufgabe. Ja, das wäre ein schöner Kampf, wa? Das Geile ist ja, Mickey Gall, sie haben ja gesagt, sie stellen CM Punk in seinem ersten Kampf nicht gegen einen Nobody. Mickey Gall hat einen Sieg in der UFC und zwar gegen einen ehemaligen oder aktiven Journalisten, der auch schon bei so einem Dana White Scrum dabei war und der sich dann halt irgendwie nachher auch nach seinem Kampf irgendwie in die Pressereihe gesetzt hat und dann noch irgendwie Artikel geschrieben hat. Ich fand es sehr gut, wie Mickey Gall gesagt hat, dass ihm das tierisch auf den Sack ging, dass Mike Jackson sich danach noch also als Media-Member ausgegeben hat. Weil das ist ja auch vorher schon gewesen. Das ist ja schade für ihn, aber das ist ja so, ne? Das ja, muss man halt beim Namen nennen, ne? Ich verstehe, dass das Mickey Gall sagt, ey, ich möchte ja ein professioneller Kämpfer sein. Ich kann ja auch nichts dafür, wenn ich zu kämpfen bekomme. Und ich glaube Mickey Gall wirklich, dass er zum einen natürlich jetzt hier diese Chance einfach nutzen möchte gegen CM Punk. Aber ich glaube, dass er ein anderes Ziel verfolgt. Also ich glaube nicht, dass er am Horizont sieht, Alter, wenn ich CM Punk besiege, sondern ich glaube, der hat höhere Ziele. Und hat er auch gesagt, er ist froh, wenn er diesen Kampf hinter sich hat, wenn er nicht mehr der Gegner von CM Punk ist, sondern Mickey Gall wird. Das wird er immer sein. Wahrscheinlich, ich glaub, ja. Das wird er immer sein. Aber warum sträubt er sich denn dagegen? Bitte? Ich meine, warum sträubt er sich denn dagegen, der Gegner von CM Punk zu sein? Da würden sich viele gerne gegen CM Punk antreten, weil du nicht gewinnen kannst. Ja, gewinnt er den Kampf, heißt es, ja gut, gegen CM Punk. Und wenn er dann verliert, braucht man nicht drüber reden, dann ist er sowieso der. Aber du hast auf jeden Fall die Chance, dass dich verdammt viele Leute sehen. Ja. Und für das Niveau, was Mickey Gall hat, sehen ihn verdammt viele Leute. Ja, und wahrscheinlich so viele Leute wie, und er wird Pay-Per-View-Punkte verdienen, bin ich mir ziemlich sicher. Und er wird ordentlich Geld dafür kriegen, dass er gegen CM Punk gewinnt, sage ich jetzt einfach mal. Soll den Tag nicht vom Abend loben, aber das ist halt schwierig. Wenn er halt keinen Bock auf CM Punk hat, soll er den Kampf halt nicht annehmen. Weil das ist auch wieder, Mickey Gall ist ja wieder so eine Looking-for-a-Fight-Geschichte. Absolut, aber er hat es ja schön erklärt, wie es zustande kam. Er hat gesagt, er wusste, dass das die Chance ist, schnell in die UFC zu kommen, weil er meinte ja auch, mir ist schon klar, dass ich mit einem 1-0-Rekord nicht in die UFC komme, und er kürzt sozusagen jetzt ab und nimmt das mit, dieses CM Punk-Ding, ja, aber möchte aber sich letzten Endes verbessern und dann, er redet natürlich sofort dann wieder, er möchte mal einen Titel gewinnen in der UFC und so, ich meine, möchte er CM Punk auch, haben wir jetzt mitbekommen. Ja, das ja, ich glaube, das ist halt das ist halt dieses Mindset, was jeder Kämpfer halt haben muss in der UFC. Die kommen halt teilweise sehr arrogant rüber und geben auch tierisch auf den Sack, John Jones zum Beispiel, aber ich glaube, das ist halt dieses Mindset, was du brauchst. Du musst halt denken, du bist der Beste, du musst halt denken, du willst einen Titel, sonst wirst du halt, wird halt aus dir nichts. Ist ja einfach so. Ne? Ja. Und die Sache ist halt die, klar, das ist ein schneller Weg für ihn in die UFC, aber ob er sich dann beschweren muss, gegen wen er gebucht wird und wie auch immer, ich würde da eher kleine Brötchen backen, weil er ist auf einem Weg, den, wie gesagt, da ist er jetzt schon sehr, sehr gut mit bedient. Und ja, sie haben ihn gegen Mike Jackson gestellt, den kein Schwein kennt, der MMA-Reporter ist. Ja, mein Gott, hättest du den Kampf halt nicht, was willst du halt lieber? Willst du halt, was ist das, Welterweight? Willst du halt irgendwie gegen, weiß ich nicht, wen gestellt werden, der dich halt direkt verprügelt? Ja, nicht. Das ist ja eben genau das Dilemma, in das sich die UFC bringt, mit so CM Punk-Aktionen. Weil ohne ja. CM Punk würde auch ein Mickey Gall und auch ein Mike Jackson nicht in der UFC kämpfen. Nur dadurch diskreditierst du fast schon dein eigenes Produkt, wenn du solche, wie du ja richtigerweise sagst, Freakshows an den Start bringst. Ja, also ich verstehe den Gedanken dahinter und so, die UFC möchte da neue Leute ranziehen und so, aber vielleicht sind sie damit jetzt auch ein bisschen zu spät dran in Sachen CM Punk. Oder übers Ziel hinausgeschossen. Ne? Das zum einen, und ich glaube auch, dass dieser Punk-Hype nach seinem Abgang aus der WWE so ein bisschen abgeflaut ist mittlerweile. Also damals, als sie das bekannt gegeben hatten, Ende 2014, war das ja noch relativ frisch und es gab, das kann ich mich noch dran erinnern, ein sehr, sehr ja, krassen Podcast von CM Punk, der mit seinem Kumpel da Colt Cabana zusammen einen Podcast aufgenommen hat. Und das war alles in dieser Zeitschiene, sage ich jetzt mal. Jetzt sind es halt fast 2 Jahre oder sind 2 Jahre fast ins Land gegangen und gefühlt wollen alle dieses Thema irgendwie noch hinter sich bringen. Ich glaube, auch die UFC ist froh, wenn das Ding durch ist. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob die noch hundertprozentig hinter dieser Entscheidung stehen. Zweifle ich so ein bisschen an. Ja, und man stelle sich mal vor, was passiert, wenn CM Punk den Kampf gewinnt. Ja. Dann werden alle schreien, Work und CM Punk hier, CM Punk da. Also auf der einen Seite verstehe ich natürlich, dass sie Kohle verdienen wollen. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, dann ist es das Dilemma, dass sie halt ein Sport sein wollen. Und das passt halt nicht zusammen in dem Fall. Wenn man den Co-Main-Event von dieser, ich glaube, 90. Fight Night sich anguckt, dann wird man auch so ein bisschen stutzig, ob das noch ein Sport ist. Roy Nelson gegen Derek Lewis. Das sieht nun wirklich aus wie Kirmesboxen, aber ich glaube, da unterschätzt man Derek Lewis so ein bisschen. Das ist auch ein Kampf, auf den ich mich freue. Nicht wegen Roy Nelson, der hat für mich sowieso irgendwie an Credibility verloren. Mit jedem Interview, das er gibt, kommt er mir blöder vor. Furchtbar. Ja, furchtbar. Furchtbar. Aber Derek Lewis ist für mich so ein bisschen die Internet-Sensation 2016. Und deswegen freue ich mich auf diesen Kampf. Was glaubst du, schafft es der Black Beast, Roy Nelson K.O. zu schlagen? Das ist ja eigentlich das... Ich glaube, ich habe gerade bei Twitter gesehen, dass er ein Butthole-T-Shirt gepostet hat. Der Unterschied zwischen den beiden Kämpfern ist und CM Punk ist zum Beispiel, dass die UFC halt immer die besten Kämpfer bieten will. Jetzt haben Roy Nelson und Derek Lewis nicht wirklich viel auf dem Kasten, aber sind halt trotzdem die besten Top 15 Heavyweights auf der Welt vermutlich. Ja. Das ist halt Heavyweight, ne? Und es gibt 2 Arten von Heavyweight-Kämpfen. Also jetzt mal abgesehen von den so Top 3, 4, 5 Leuten, die wirklich gute Kämpfer sind, gibt es halt langsame, schlechte Heavyweights. Da würde ich die beiden jetzt dazu zählen, also immer in Anführungsstrichen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie dieser Kampf endet. Entweder es wird ein super geiler Kampf, wo beide sich einfach nur auf die Fresse hauen und irgendwann fällt einer um. Oder es wird ein absolut langweiliger Stinker. Das glaube ich jetzt bei den beiden nicht. Ja, Roy Nelson ist absolut legitimer BJJ Black Belt. Das sieht man halt einfach nur nie in seinen Kämpfen. Ich weiß auch nicht, warum. Steht keiner. Es ist also er hat vor einigen Jahren mal Frank Mir in einem Grappling-Kampf besiegt. Richtig. Mhm. Das ist total faszinierend. Das glaubst du eigentlich gar nicht. Und es sagt ja auch jeder, der mit ihm zusammenarbeitet, dass sein Ground-Game und seine Jiu-Jitsu-Skills fast schon mit zu dem Besten gehört, was du in der UFC, in der Heavyweight-Division finden kannst. Ja, aber da hat er irgendwie keinen Bock drauf. Nö. Keine Ahnung. Lässt sich lieber auf die Mütze hauen. Ja, also er hat mit Sicherheit eins der besten Kins, die du im Sport so haben kannst. Das haben schon einige getestet und ich glaube, der eine oder andere hat sich da schon seine Hände kaputt geschlagen dran. Und er hat halt, Mark Hunt hat ihn halt ausgenockt, okay, aber er ist der sehr einzige. Eindimensional. Ja, stimmt, das ist der eins. Nee, André Arlovski hat ihn bei IFC mal ausgenockt, glaube ich. Okay, das habe ich nicht gesehen, okay, ja. Das ist vor ewigen Zeiten mal gewesen, bevor er zu TAF gekommen ist damals noch. Okay. Aber Roy Nelson ist sehr eindimensional im Striking. Und wenn du halt gute Beinarbeit hast, wenn du halt technisches Striking hast, dann hast du mit Roy Nelson eigentlich kein Problem. So, all das besitzt Derek Lewis natürlich nicht. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil Derek Lewis kann eins, das ist hart zuhauen. Das heißt, die beiden werden sich die ganze Zeit gegenüberstehen, hart zuhauen und am Ende fällt einer um. Und ich mag Derek Lewis sehr gerne. Ich hoffe auch, dass er gewinnt. Aber ich sehe hier einfach die Gefahr, dass er halt in die Rechte von Roy Nelson reinläuft. Und da er das schwächere Kinn hat von beiden, ich meine, erstmal vom Superkick ausgenockt worden, würde ich jetzt hier sagen, würde ich eher auf Roy Nelson tippen. Auch wenn mir das in der Seele wehtut. Ja, für mich, also ich habe Derek Lewis lieben gelernt vor einem Jahr. Nee, vor 2 Jahren, genau, vor 2 Jahren, als er Guto Inocente besiegt hat. Einen Tag nach, weiß ich nicht, UFC 194, nee, das kann nicht sein, was war denn das für ein Event? Also auch so dieses Juli-Event halt, dieses große diese Event. Diese Fight Week dann. Ja, auch genau. International Fight Week. Und danach ging es ja gegen Matt Mitrione und das war natürlich so ein bisschen über Ziel hinausgeschossen, muss man leider Gottes sagen. Aber ich habe mich dann immer wieder auf Derek Lewis Kämpfe gefreut, weil das halt so ein, das ist halt, und jetzt hole ich ihn wieder raus, den Joe Rogan, ein richtiger Bad Motherfucker. Also so, ich meine, das ist so das Sinnbild eines Heavyweight MMA Kämpfers für mich. So hätte ich mir alle Heavyweights vorgestellt, bevor ich UFC geguckt habe. Und ja, ich wünsche mir einfach nur, dass der das Ding gewinnt, weil man auch so ein bisschen frisches Blut in dieser Heavyweight-Division möchte. Wobei ich natürlich davon ausgehe, dass Derek Lewis noch einen extrem langen Weg vor sich hat, um überhaupt mal ja Top-5-Kandidaten besiegen zu können. Aber man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Er ist ja nicht so alt. 31 geht ja noch. Boah, das ist absoluter Young Man. Ja, in der Heavyweight-Division schon. Wir sind ja alle wirklich nah an der 40. Oder drüber. Ja, also gut, Mike Goldberg bezeichnet jeden als Young Man. Auch Wonderboy Thompson, der schon Mitte 30 ist, aber wenn er neu in der UFC ist, ist das halt ein Young Man. Ist ja auch überhaupt kein Problem. Aber ja, Derek Lewis ist halt halt sehr limitiert, ne? Das ist halt so. Aber trotzdem ist er halt lustig. Das ist halt irgendwie auch wieder ist halt so Heavyweight. Er macht halt genau alles gerne. Das aus, was du an Heavyweight-Kämpfern magst. Dieses mit einem Punch macht er dich halt fertig, absolutes Monster. Du warst vor 2 Jahren in Berlin, glaube ich, ne? 2014 war ich. Ja, da war der erste Kampf auch, ich glaube, Viktor Pesta gegen Ruslan Magomedov, glaube ich. Genau. Das war der erste, der Opener. Und Heavyweight, das war der erste UFC-Kampf, den ich halt live gesehen habe. Mhm. Und es ist halt total geil, wenn du die Heavyweights siehst und wie die aufeinander zugehen und dann passiert erstmal gar nichts und dann schlagen die, dann reichen sie wieder zurück, müssen sich erstmal erholen, dreimal durchatmen und dann geht das gleiche wieder los. Und es ist total laut, alles vibriert. Es hat so eine gewisse Romantik irgendwie. Das war für mich das Beeindruckendste. Diese Schläge, wie laut die eigentlich sind. Wie laut die sind, ne? Ja. Und du denkst halt, jetzt muss alles auseinanderfliegen, aber es passiert irgendwie nichts. Es hat eine eigene Faszination irgendwie, Heavyweight-Kämpfe. Das ist natürlich jetzt nicht das sportlich anspruchsvollste. Das ist aber das, wofür halt auch viele UFC-Kämpfe gucken oder MMA gucken. Weil das ist ja pervers eigentlich, aber das zieht zum Teil mehr als irgendwelche Mighty Mouse Johnson-Kämpfe. Ja, für mich auch. Also ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, wenn dann die extremen Gregs anfangen, sich da einen abzunudeln und sagen, oh, wie geil das war von Wonderboy Thompson gegen Roy McDonald. Ich kann zwar die Leistung anerkennen, aber ich finde den Kampf deswegen doch nicht unterhaltsam. Also ich verstehe die Qualität, die Wonderboy Thompson gegen Roy McDonald gezeigt hat, aber Alter, ein Kampf, so wie jetzt zum Beispiel hier Derek Lewis gegen, was war denn das für ein Ding, wo es da so hin und her ging? Hier, der letzte, gegen Gabriel Gonzaga oder so, ja? Wenn du sowas siehst halt, das ist für mich immer geiler als so ein technisch hochwertiger Kampf, obwohl ich die Qualität natürlich absolut honorieren weiß. Aber das macht für mich halt die Faszination von Kampfsport aus, dass da irgendwann einer auf dem Boden liegt, submitted wird oder halt K.O. ist. Finde ich jedenfalls. Also das ist für mich das Interessante. Ja klar, Da gibt es halt auch technisch anspruchsvolle Kämpfe, die halt auch interessant sind, ne? Natürlich, das absolut. Gibt's, sonst gibt's natürlich auch, ne? Ich möchte da muss man immer aufpassen. Abrede stellen, ne? Nee, nee, klar. Aber ja, es hat so einen eigenen Charme, es ist irgendwie ein bisschen pervers, ne? Aber ich würde mir den Kampf auch angucken, auf jeden Fall, weil du weißt ja, also irgendwie wird da irgendwann einer am Boden liegen. Ja, im besten Fall, oder? Ja, hoffentlich, weil sonst habe ich 15 Minuten in meinem Leben, die ich nie wiederkriege. Also, und dann gibt's noch schnell einen Kampf, den will ich auch noch kurz ansprechen, und zwar beim Ultimate Fighter Finale, weil das wirklich auch wieder so ein Ding ist, auf das freue ich mich wirklich, oder auf den Kampf freue ich mich wirklich sehr. Ross Pearson empfängt Will Brooks, der jetzt endlich in der UFC ist, von Bellator. Viele haben ja sich so ein bisschen verwundert die Augen gerieben, dass Will Brooks als ehemaliger UFC, als ehemaliger Bellator Lightweight Champion in die UFC kommt und dann nur in Anführungsstrichen gegen Ross Pearson antritt. Aber ich glaube, dass es ein echt schwerer Kampf ist für Will Brooks. Ja, du musst halt immer aufpassen, dass du solche Leute nicht verheizt. Dass du ihnen dann zu gute Gegner gibst, weil klar, die UFC hätte hingehen können, Lightweight, da kannst du die Top 15 hoch und runter gehen, du wirst immer jemanden finden und du wirst halt immer einen schweren Kampf haben. Aber ich find's gar nicht so verkehrt, ihn erstmal gegen Ross Pearson zu stellen, weil Ross Pearson ist ein Name und Ross Pearson ist ein verdammt unangenehmer Gegner. Ross Pearson ist so, war früher mal britischer Boxer irgendwie, hatte so einen Judo-Hintergrund, immer soliden Jab gezeigt, die Kämpfe im Stand gehalten, aber ist gar nicht so ein schlechter Grappler eigentlich. Kämpft auch seit Ewigkeiten Sieg-Niederlage aneinander, aber den musst du erstmal schlagen. Und Will Brooks ist ja auch wieder jemand, der keinen Bock mehr auf Bellator hatte und denen auf der Nase rumgetanzt ist und keinen Bock mehr hatte und sich die ganze Zeit negativ geäußert hat, bis ihm gesagt haben, okay, geh mit Gott, aber geh. Und dann war halt die Frage, okay, verpflichtet die UFC ihn oder verpflichten sie ihn nicht? Weil, im Ernst, brauchen tun die Will Brooks im Leben nicht. Haben sie mal so ein zusätzliches Schmankerl in der Lightweight Division, ja. Ich finde ihn jetzt auch nicht besonders ansehnlich, seine Kämpfe. Also er ist halt ein solider, guter Ringer, der die Kämpfe zu Boden nimmt und dann war's das. Also kann sein, dass ich ihm da Unrecht tue, aber er ist gut, auf jeden Fall, er ist sehr gut. Er kann sich in der Top 10 der UFC festsetzen, das würde mich überhaupt nicht wundern, aber mein Herz blutet immer, wenn ich daran denke, dass halt Ben Askren auch in der UFC sein könnte. Der zwar auch einen sehr, sehr langweiligen Ringerstil hat eigentlich, aber wenn man ihm auf Twitter folgt, ist ein ganz interessanter Charakter eigentlich. Der kann sehr gut Trash-Talken. Und wie gesagt, ich habe halt immer ich sehe die UFC halt sehr gerne, weil ich es halt als sportliches Kräftemessen sehe. Und dann, wenn du halt den Anspruch hast, die beste Organisation der Welt zu sein, brauchst du halt die besten Kämpfer. Und Ben Askren ist nicht in der UFC. Will Brooks gehört da auf jeden Fall hin. Aber ob sie jetzt hier von dem Faktor, wo sie halt immer sagen, ja, der muss sich erstmal beweisen, dann halt ihn über Ben Askren nehmen, finde ich halt immer ein bisschen zweifelhaft. Aber gut, ich freue mich auf den Kampf. Ich mag Ross Pearson sehr, sehr gerne. Würde hier dennoch auf Will Brooks setzen, weil dann gewinnt nämlich Ross Pearson, weil bei mir, wenn ich auf Ross Pearson tippe, passiert immer das Gegenteil. Nein, ich bin mal gespannt und Will Brooks kennt jetzt die wenigsten Leute und er wird vielleicht den einen oder anderen überraschen hier. Also bei Ben Askren ist halt für mich der Punkt, um das nochmal aufzugreifen, ich meine, natürlich kann man sagen, dass er da bei Bellator nicht so unterhaltsam gekämpft hat und auch bei ONE FC jetzt nicht, oder weiß nicht, ob die schon wieder ihren Namen geändert haben. Nee, die heißen jetzt, glaube ich, ONE Championship. Genau. Ja, muss man, glaube ich, so sagen. Auch sonst wird der Podcast... Muss man nicht so sagen. Ach, der wird wirklich gelöscht, der Podcast. Ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Egal. Ach so, dann sagen wir einfach eins. Ja, genau. Also das so entstand also Schlagkraft. Einfach den Namen umändern. Das könnt ihr ja auch mal machen. Statt UFC. Nenn dich doch eins. Du, oder Stolz. Anfang, obwohl Stolz wirst in so eine ganz komische Ecke immer gedrängt. Das hat man bei uns auch immer so das Problem, glaube ich. Ja, pass auf, ganz am Anfang dachte ich ja, ach, das nenne ich UFC Radio. Ja, und so hab ich's gemacht. bis die UFC dann halt gemerkt hat, okay. Ja, weißt du, wer mich dann angeschrieben hat? Der Oliver Kopp hat mich angeschrieben. Ja, Oliver Kopp, das ist ja mein absoluter Favorit, aber gut. Aber der hat mir den Arsch gerettet, der sagt so, hey, mich hat die UFC gerade angeschrieben, was das hier eigentlich soll. Nennt euch mal schnell um, bevor die irgendwelche Anwälte da auf euch hetzen. Von daher bin ich ihm wiederum dankbar, dass er diesen Weg gewählt hat und nicht direkt mir einen Brief geschickt hat über einen Anwalt. Aber was ich sagen wollte, Natürlich kann man das Ben Askren so ein bisschen vorwerfen, aber ich sag dir eins, wenn er da in der UFC in der Welterweight Division plötzlich auftauchen würde, ist es natürlich die Frage, wie er dann kämpfen würde gegen, ich sag jetzt mal, gegen den Carlos Condit. Würde der Kampf genauso aussehen? Vielleicht nicht. Gegen Johnny Hendricks oder gegen Rory McDonald, wer weiß das schon. Aber genau das macht ja den Reiz aus. Man möchte das deshalb, ist es ja. Ja, genau, man möchte deshalb diese Kämpfer ja in der UFC sehen. Sollen sich ja die Besten halt messen, ne? Absolut. Und wenn der Beste halt ein total langweiliger Ringer ist, dann guckst du den Kampf, weil du willst, dass er einfach auf die Fresse kriegt. Und ich sehe gerade, Ben Askren hat immer noch mehr vorzeitige Kampfabbrüche als Decisions auf seinem Konto zu verbuchen. Und ja. Das können manche UFC-Kämpfer nicht von sich behaupten. Ja, es ist halt die Frage, gegen wen er das geschafft hat. Das stimmt. Das ist halt, es ist halt immer schwierig, aber allein, dass du es halt nicht weißt, ist halt genau wieder die Sache wie bei Fedor, ne? Ja. Du musst halt in die UFC gehen, um das halt austesten zu können. Und der verdient gutes Geld bei One. Warum sollte er es also nicht tun? Warum sollte er sich das antun in der UFC? Ich kann die Leute verstehen. So. Einerseits ja, aber ich glaube, dass er für sich, wenn er jetzt die UFC sich anguckt, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, er ist sich halt sicher, dass er einen Robbie Lawler besiegen würde. Und ich glaube, dass sich das schon so, dass das schon was in dir auslöst. Weißt du, dass du zu Hause sitzt und du weißt oder denkst, also ich könnte den locker besiegen, den Lawler. Ich weiß gar nicht, was die alle haben. Dass das letzten Endes dazu führen könnte, dass er irgendwann doch in der UFC landet. Da ist halt wieder die Frage, wird das zu spät sein? Noch haben wir ein paar Jahre, aber irgendwann ist es halt zu spät. Ach du, seit Brock Lesnar wundert mich gar nichts mehr. Also wirklich nicht. Meinst du, dass der dann gegen CM Punk in so einem inner-campischen Duell... Das möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich das nicht ausschließen. Ja, stimmt. Wenn die UFC ihm die Möglichkeit nur bietet, also entweder ihr kämpft da in so einem Rufus-Sport Winner-Leaves-Town-Match aufeinander oder du kommst nicht in die UFC, könnte ich mir auch vorstellen. Genau, und dann taucht er auf einmal CM Punk auf und du fragst dich, was geht ab hinter verschlossenen Türen. Das finde ich ja immer geil, ne? Wenn die Kämpfer dann sagen, ja, hier Michael Bisping vor seinem Luke Rockhold-Kampf, ja, es steht ja 1-1. Ja. Dann denkst du so, hä? Ja, ich habe ja auch im Gym gegen ihn gekämpft. Das ist so geil, kennst du Hicks and Gracie? Ja. Der hat ja lange Zeit, es ist so geil, ja, der beste Gracie Jiu-Jitsu-Kämpfer aller Zeiten und so weiter, hat 5000-0 als Kampfrekord und dann steht da überall, ja gut, er hat ein Sambo-Match verloren, 1993 irgendwann mal, das wissen auch alle, aber er bestreitet das, weil er die Regeln nicht kannte. Ich denke mir so, okay, Sambo-Regeln, okay, nicht verstanden, keine Ahnung. Und sagt dann, ja, ich habe aber auch 5000 Kämpfe oder 10.000 Kämpfe im Gym gehabt. Und du denkst ja so, ja gut. Der hat doch auch gegen irgend so einen Japaner, gegen wen war das? Gegen, wie heißt der denn, den jeder kennt, den japanischen Wrestling-Spezialisten, sag ich jetzt mal. Wie heißt denn der? Also nach japanischem Wrestling, da darfst du mich nicht fragen. Na, Tawajiri. Also ich glaube, er hat 10 Kämpfe oder sowas. Meinst du Funaki oder Takada? Nee. Die Geschichte kenne ich von Rogans Podcast, wer hat denn die erzählt? Also irgend so ein Jiu-Jitsu-Heinz halt, aber nicht Eddie Bravo. Da gab's halt irgendwie die Geschichte, dass dieser Japaner da in das Gym von den Gracies kam und gesagt hat, okay, lass uns hier im Gym kämpfen und ach so, ich weiß, was du meinst, ja. Muss er Hicks irgendwie auch ziemlich übel zugesetzt haben, um das mal so auszudrücken. Und ja, ich weiß aber nicht mehr, was war. Ja, ich kenne die Geschichte. Also das man hört viele Geschichten über Hicks und Gracie. Also übrigens, bei diesen Camp-internen Geschichten gab es auch noch die Story, weil sie jetzt aufeinandertreffen, erwähne ich das, Johnny Hendricks und Kevin Gastelum, genau, ja. Dass Hendricks Gastelum irgendwie ziemlich verprügelt haben muss. Das muss wohl im Vorfeld zu Ultimate Fighter oder während oder kurz danach, also so die Ultimate Fighter-Zeit muss das gewesen sein, da muss wohl Gastelum da auch in dem Camp mitgemacht haben. Und Hendricks hat dann behauptet, ja, den habe ich jedes Mal voll auf die Fresse gehauen. Und Gastelum wiederum hat jetzt gesagt, also ich habe zwar gegen ihn ab und zu gespart, aber es war relativ leicht, also leichtes Sparring. Und da habe ich eigentlich nichts gesehen, was mir jetzt Angst machen würde. Also das ist... Bei solchen Gym-Geschichten, die würde ich halt einfach mal denken, okay, halt doch einfach die Fresse, ja, was interessiert mich das? Also das kann ich überhaupt nicht gebrauchen, solche Aussagen. Weil normalerweise solltest du auch davon ausgehen, was im Gym passiert, sollte im Gym bleiben. Ja. Und das war diese Patrick Cummins-Geschichte damals auch gegen DC, der mit ihm den Boden aufgewischt hat. Und wenn du Promotion über solche Geschichten machst, ja, dann ist halt, dann sei lieber Pound for Pound Beste. nicht ein Takedown-Versuch in seinem Kampf zeigt. Also er erzählt jedem, wie er ihm beim Wrestling vorgeführt hat und versucht nicht einen Takedown-Versuch. Ja. Also, oder versucht nicht einen Takedown. Ja, kann man auch halten davon, was man möchte. Ja. So, die letzten Informationen hier. Tim Means kommt zurück gegen Sean Strickland, lese ich gerade, bei UFC 202. Da ist auch einiges passiert diese Woche in Sachen Card. Bin mal gespannt. Genau. Sean Strickland, kann ich mich noch dran erinnern, gab es in Berlin diesen unsäglichen Kampf gegen Luke Barnett. War ich im Media Room. Ja, ich bin da auch irgendwann nur noch da gewesen, weil ich... Also ich habe mir gedacht, ey, Luke Barnett gegen Sean Strickland, das muss ich mir jetzt hier nicht antun. Ja, muss man auch nicht nachgucken. Ich sollte Recht behalten, ne? Und Misha Tate hat angekündigt, dass sie eine längere Pause einlegen will und erst im November wieder zurückkommt, also nach UFC 200. Das würde ja dann... New York, oder was? New York, genau, und vielleicht dann ja gegen Ronda. Mal gucken. Ja, werden sie auf jeden Fall booken. Ich will es jetzt nicht unbedingt sehen. Also ich halte von Misha Tate und von Ronda Rousey persönlich jetzt nicht so viel. Aber dann schon ein bisschen mehr. Bitte? Aber optisch dann schon mehr. Auch optisch. Für mich sind es alles nur Kämpfer. Das. was wollte ich sagen? Misha, also die beiden Misha Tate-Kämpfe gegen Ronda Rousey. Misha hatte den geilsten Gameplan. Das ist halt Ronda Rousey zu Boden zu nehmen und ist dann halt von 10 Versuchen gefühlt 12-mal gesweept worden. Mhm. Und da konnte das halt irgendwie nicht ändern. Deshalb hat mich der Kampf gegen Holly Holm irgendwie gewundert, dass sie da einen cleveren Gameplan hatte und ihn auch durchgekriegt hat. So kenne ich Misha eigentlich nicht. Das ist nicht die Misha, die ich kennen und lieben gelernt habe, die mich immer und immer wieder enttäuscht. Von daher hat mich das schon sehr gewundert. Sie ist auf jeden Fall eine absolute Pionierin. Aber ob sie jetzt lang Champion bleibt, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja, das ist genau, was du sagst. Man weiß halt nicht, welche Misha man sieht. Ich sag mal, sie hat schon eine schwere Gegnerin, aber eine besiegbare Gegnerin jetzt mit Amanda Nunes. Also das kann man ja, also das ist, ich will jetzt das nicht geschenkt nennen, weil Amanda Nunes ist gefährlich in den ersten beiden Runden vor allem, aber dann baut sie halt ziemlich stark ab und du weißt halt, Misha hat halt gute Cardio und wird wahrscheinlich den Kampf dann darüber gewinnen, denke ich mal. Ich sag mal, Holly Holm, Ronda Rousey, Amanda Nunes, vielleicht Katsin Gano noch mit Abstrichen, sind alles bessere oder schwerere Gegnerinnen als Amanda Nunes. Ja, da gebe ich dir recht. Und aus deutscher Sicht noch interessant, Eric Koch trifft auf Drew Dober, der bekanntermaßen Nick Hines Schwester bumst. Muss man einfach mal so auf den Punkt bringen, finde ich. Oder heiratet. Ja, aber beides bedingt sich in dem Fall. Relativ kurz hintereinander in einer Abfolge, Kampf, Heirat. Ja, Drew Dober hat mich total hängen lassen. Ich habe den gerade bei UFC Berlin dann so angesprochen und gesagt, hier fand ich ja echt cool, wie euer Kampf war. Und da habe ich gesagt, du, wir machen da einen Podcast, hättest du da mal Lust, einfach mal so ein bisschen über die Stimmung zu reden und so. Ja, ja, gar kein Problem. Am Montag, ja, pass mal auf, am Montag... Ja gut, da hat aber nicht Heinz Schwester gerade kennengelernt, das darfst du mir jetzt schlecht vorwerfen, oder? Aber ich doch auch. Ich habe sie doch auch gerade erst kennengelernt. Und trotzdem bin ich da so professionell gewesen. Und am Montag schreibt er mir noch auf Twitter eine Menschen oder weiß nicht, wie das sich jetzt mittlerweile nennt, da Nachricht sagt man, glaube ich, im Deutschen. Ja, er ist jetzt angekommen, oder war es Dienstag, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Er ist jetzt angekommen zu Hause und ich soll mal meinen Skype-Namen schicken. Und dann mache ich das. Und er sagt, nee, hier, ruf lieber über Festnetz an, also gibt mir so eine amerikanische Nummer. Und wir haben damals live gesendet und haben ungefähr eine Dreiviertelstunde versucht, ihn zu erreichen. Und ist einfach ins Telefon gegangen. True Dober, ja. Absolut geil. Ja, ja, No-Show Dober, ja. Dufte, ja, das, ne? Das ist mir noch nie passiert. Geil. Ja, hervorragend. Ja, sonst was, ist nicht Drew Dober habe ich im Vorfeld zur UFC Berlin mal interviewt und dann habe ich eigentlich nur über Essen mit ihm geredet. Und dann fragt er mich so, ja, was kann ich denn essen und hier und da und ich so, ja, keine Ahnung, Berlin Currywurst und so. Und dann sagte einer von meinen Co-Hosts bei Schlagkraft dann so, ja, weißt du, was geil wäre, wenn sich heute Abend eine Currywurst reinpfeift und dann morgen wegen Lebensmittelvergiftung nicht kämpfen kann. Sag mal, du hast den im Vorfeld praktisch, im direkten Vorfeld zum Kampf interviewt und dann während der Weightcut-Zeit mit ihm über Essen geredet? Ja, ich weiß auch nicht. Also manche Kämpfer brauchen das, glaube ich. Keine Ahnung. Muss sie also, krass drauf sein. Er ist eine absolute Maschine. Drew Dober. Also Ja, ich fand ihn sehr sympathisch, muss ich sagen. Aber gut, dass du das sagst. Ich glaube, ich rufe ihn auch mal an. Ich glaube, ich brauche mal. Der ist ja schwerer zu erreichen als der Papst scheinbar. Muss da auch eine Live-Sendung draus machen. Achso, und dann mein zweites Interview, was ich führen durfte, das war auch ein Fiasko. Da habe ich mit Jojo Calderwood und wie hieß die Irin nochmal? Aisling Daly gesprochen. Aisling Daly, ja. Und total angestrengt und so, nehme das auf, veröffentliche den Podcast und vergesse halt original die Interviewspur. Also man hört immer nur mich. Ja, dann habe ich gedacht, nee, das hat irgendwie keinen Sinn mit den Interviews. Also lass mal lieber. Der Jonas hatte von uns damals Giorgio Calderwood interviewt und irgendwie Mr. Finland oder sowas. Und da war die Qualität irgendwie so schlecht, dass man das nicht irgendwie hätte hören können. Also so ein Interview für die Tonne geführt einfach. Und geil war auch, als wir Peter Sobotta interviewt haben, stellt der Jonas die Frage, ja, du bist jetzt in all deinen Kämpfen Außenseiter gewesen, was denkst du denn davon? Legst du da irgendwie Wert drauf? Und ich sag auch noch so zu dem, der sagt dir jetzt 100%, dass ihm das scheißegal ist. Und dann sagt er so, ja, das ist mir scheißegal. Und beendet das Interview. Also bei Jojo Calderwood hatte ich das Problem, dass ich original nichts verstanden habe. Also normal habe ich jetzt... Das ist halt schade, ne? Ja, wenn du halt Schottin hast. Die erzählt da was und die hat dann auch die Art, Sätze nicht so zu beenden wie ein normaler Mensch, sprich mit der Stimme ein bisschen runterzugehen, sondern das hört einfach auf. Hört einfach auf, ja. So. Das ist klasse. Und ich hab dann immer so gewartet, weil ich dachte, die überlegt. Und kommt noch was? Ja. Okay, nächste Frage. Das ist ein komisches Interview. Diese Denkpausen, diese awkward pauses, die sind immer geil. Die sind echt immer geil. Eines meiner ersten Interviews habe ich, glaube ich, mit Andy Ogle geführt. Das war auch geil. Der hat auch so einen super geilen Akzent einfach. Der ist halt irgendwie so Geordie und redet halt die ganze Zeit darüber, dass er voll Assi ist und redet nur über so Kneipenschlägereien und sowas. Und dann, also der sagt mir die ganze Zeit, wie sehr Maximo Blanco hasst und wie sehr er ihn verprügeln will und so weiter. Du siehst ihn dann im Kampf, will halt irgendwie hier so ein Glove Touch machen und wird fast ausgenockt mit Flying Knee. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass der Kampf war auch so ein wichtiger Kampf für Maximo Blanco, weiß ich noch, dass der ja immer so diese Vorschusslorbeeren hatte, dass er so ein ganz großer, ist er ja auch, Kämpfer ist und so, aber nie so richtig in der UFC zeigen konnte, was er drauf hat. Und dann war dieser Kampf gegen Andy Ogle wirklich so ein Knackpunkt und da hat er ja dann auch abgeliefert, muss man ja ehrlicherweise sagen. Also, ich mag ja Maximo Blanco, aber so richtig hat er es trotzdem nicht geschafft, glaube ich. Ist ja so eine absolute Wundertüte, Maximo Blanco. Der Jonas von uns hat ihn damals so gehypt und alle so voll, so, ja, guckt euch Maximo Blanco Kampf an und voll geil und hier und da. Da hat er seinen ersten Kampf gegen, Markus Brimage in der UFC, wo der Kampf total stinkend langweilig war und die nachher im Octagon einfach nur Backflips gezeigt haben, wo du dir halt auch nur gedacht hast, ey, wollt ihr mich jetzt verarschen? Ja, stimmt, das war das wollt ihr mich jetzt hier total verarschen? Hey, ich sehe gerade nichts im Octagon und machen dann Backflips um die Wette. Der hat auch gegen Pat Healy dann bei Strikeforce verloren. Und ja, genau. Dann ging es in die UFC, Marcus Brimage verloren, Sam Cecilia besiegt, allerdings via Decision. Dann zweimal gegen Corusani hat er einmal verloren, wegen diesem. Ach genau, das war diese Geschichte mit dem Illegal Knee. Dafür ist er bekannt, gegen Pat Healy auch schon, bei Strikeforce. Erste Runde klar gewonnen, zeigt dann Illegal Knee, was dann irgendwie Pat Healy zurück in den Kampf finden lässt und wird dann halt besiegt. Also, das ist typisch Maximo Blanco. Ist der überhaupt noch in der UFC? Ich guck mal gerade. Ich glaube schon, der hat seinen letzten Kampf verloren gegen diesen Neuling da, ne? Luke Sanders steht hier. Genau. Gesehen. Ja. Dillashaw Cruise Card. Nee, das ist ziemlich verprügelt worden, Maximo Blanco, von einem Newcomer. Wie alt ist denn der jetzt? Der ist 32. Das ist geil, der ist Venezuelaner, der seit ewigen Zeiten in Japan lebt. Und auch japanisch spricht, fließend. Ja, ich habe damals das Interview mit ihm geführt und ich habe mir gedacht, okay, du kannst jetzt vielleicht ein bisschen Spanisch mit ihm reden oder so. Naja, wir machen das Interview auf Englisch mit einem Japanisch-Dolmetscher. Oh, okay, können wir gerne machen. Ja, hat er dich getrollt. Ja, wahrscheinlich. Gut, also mir hat das heute hier sehr, sehr viel Spaß gemacht, Jojo. Ich hoffe, wir können das nochmal irgendwann wiederholen. Ich möchte das ja gerne in regelmäßigen Abständen machen, dass ich hier mit diversen Leuten spreche. Und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja klar, also gerne wieder. Melde dich einfach. Absolut. Und ach so, das kann ich auch mal sagen. Ich mache ja im Vorfeld zu UFC 200 gibt's ja was ganz Großartiges hier. Also eigentlich nicht hier, sondern eher auf YouTube. Da mache ich nämlich ein Hangout. Einfach mal so, um die Zeit zu überbrücken, bis es dann endlich losgeht. Und wenn du da Langeweile hast, bist du recht herzlich eingeladen, da mit zu Hangouten. Und sich einfach mit einzuschalten, wenn das technisch für dich machbar ist und du, wie gesagt, Lust und Zeit hast. Da können wir ja dann nochmal schreiben, aber schön wäre es mit Sicherheit. Und gerne. Ja, dann sprechen wir einfach nochmal so detailliert über die UFC 200 Card mit den letzten Impressionen bei den Weigh-ins und so. Das stelle ich mir ganz schön vor. Und was du jetzt auf jeden Fall auch nochmal machen musst, so mal erzählen, wie man eigentlich Schlagkraft im World Wide Web findet. Ich muss es ja auch gerade mal suchen. Also unsere Homepage ist natürlich schlagkraft.de. Wenn man da drauf geht, wird man uns nicht finden. Das ist nämlich, glaube ich, irgendwas anderes. Schlagkraft-mma.de, da findet ihr uns. Wir haben natürlich auch einen Twitter-Feed, Schlagkraft-mma. Wir haben eine Mailadresse, schlagkraft@hotmail.com. Wenn ihr uns da anschreibt, würden wir uns sehr freuen. Ihr könnt uns gerne hören auf verschiedenen Kanälen. Ihr müsst aber Feedback geben, weil ich hasse es. Wir haben viele Hörer und keiner schreibt Feedback. Dafür raste ich regelmäßig in meinen Sendungen aus. Dafür bin ich bekannt. Bei Facebook könnt ihr uns auch gerne liken. Wir freuen uns über jeglichen Support. Und wenn ihr uns scheiße findet, könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Vielen Dank für die Plattform, Ricky. Ja, absolut. Die übrigens dieses Feedback-Thema, das ist wirklich etwas, also ich finde es auch irgendwie, ich habe, also auf Moonsault hatte ich ja wenigstens noch, als ich einen Wrestling-Podcast gemacht habe, so eine Anlaufstelle, wo es ein bisschen Feedback gab, aber dass mal jemand irgendwie einen Kommentar auf den diversen Webseiten hinterlässt, das gibt's ja wohl überhaupt nicht mehr. Das ist ja sich der Fall nicht mehr wert. Das ist auch wahrscheinlich der einzige Grund, warum wir noch auf dem Cyborg vertreten sind, weil da wenigstens Leute sagen, ja, bla. Ja, das ist schon. Ich weiß es auch nicht. Also das ist halt, ich finde es halt immer ein bisschen schade, weil man gibt sich wirklich Mühe und ich weiß, viele Leute hören es und denken sich, ja cool, alles super, dann schreibt halt alles super, oder wenn euch das nicht passt und ihr uns nicht mehr hört, schreibt das doch auch bitte oder gibt Verbesserungsvorschläge. Ja, absolut. Und so das Fragen ist halt immer wichtig, ne? Ja, so Fragen und Themenanregungen sind halt auch großartig. Also gerade wenn ich habe das dann, als ich die News gemacht habe, habe ich ja dann auch gesagt, hier schickt mir mal Fragen. Damit geht mir geht's nicht darum, dass ich jetzt hier zeige, ich kann jede Frage beantworten, sondern das sind so für die Sendung kleine Denkanstöße, die dann Diskussionen hervorrufen, die sehr unterhaltsam sein könnten. Und wenn man halt immer wieder, das war das Problem damals bei uns im Podcast, wenn man halt immer wieder nur miteinander redet, hat man irgendwie dann jedes Thema schon durch und weiß, ja gut, ich muss jetzt den Chris nicht nochmal dazu befragen, wie er, weiß ich nicht, John Jones findet oder so, ja. Aber wenn ich jetzt mit dir zum ersten Mal rede, wir haben jetzt heute gar nicht über John Jones gesprochen, aber dann wäre es halt beim nächsten Mal zum Beispiel ein Thema. Deswegen Feedback und Themenvorschläge, Fragen und so, alles willkommen, alles her damit, wird auch immer irgendwie Gehör finden, sowohl bei Schlagkraft auch als hier bei MMA Radio. Genau, so. Davon lebt die Sache, ne? So sieht's aus, so sollte es nämlich auch sein. Jetzt mal gucken, jetzt wird die Musik hier so laut. Das mit diesem Mischpult, das muss ich einfach noch ein bisschen besser einstellen. Das gebe ich zu an dieser Stelle. Und ich bedanke mich nochmal bei dir, Jojo. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Nächste Woche, liebe Zuhörer, sollte hier ein weiterer Gast sein Debüt feiern. Und zwar der gute André Peschke von GameStar. Er hat mir bislang nur die Möglichkeit gegeben, dass wir um 22 Uhr am Mittwoch aufzeichnen. Das ist fast schon unmenschlich für mich. Aber wahrscheinlich ruf doch Joe Dover an. Es stimmt, dass die beiden mal miteinander reden. Das wäre genau. Mal eine interessante Unterhaltung, glaube ich. Und dann mit Maximo Blanco als Japanisch-Dolmetscher. So stelle ich mir das vor. Also, in diesem Sinne, vielen Dank, Jojo. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne. Bis dann. Tschüss.